in 7 Stück. Die heißen zunächst mal die Stadt. Und dann will ich Ihnen ein paar Beispiele vorstellen und dann die Konsequenz ziehen. Das ist das Wichtigste. So, These 1. Die Stadt eine Rechtsinsel. Ja, dann darf ich nochmal unterbrechen. So ein bisschen zum Anschauungsmaterial mitgebracht, aber bitte verstehen Sie dies nicht falsch und so aufdringlich. Ich habe es neulich gerade bekommen. Das ist eine Karte aus dem Pfalzatlas, aus dem geschichtlichen Atlas Baden-Württemberg. Und es ist die Karte Stadtherrschaft und Stadtrechtsfamilien im Mittelalter. Und die Karte, die behandelt einen Teil unseres Raumes, südwestdeutsche Stadt, meint im Wesentlichen die Stadt des Oberrheins, also gerade das Pendant zu den Städten von Herrn Janssen, also von Basel bis Frankfurt. Und diese Stadtrechtskarte von Baden-Württemberg, die behandelt auch das Rheingebiet mit. Da sind wir also zum Teil drin, die Städte unseres Untersuchungsgebietes. Und sie zeigt auf, wie eine Stadtherrschaft bis 1500 sich so entwickelt. Es beginnt also bei 1200 ist 15 Uhr, dann ist 1300 18 Uhr, ja, und 1400 21 Uhr und 1500 24 Uhr. In dieser zeitlichen Karte können Sie aber sehen, die Abfolge der Herrschaft, wann die Stadt beginnt, und farblich ist eingetragen, welche Herrschaft die Stadt beherrscht. Man kann also auch beim Stadtherrschaftswechsel eine andere Farbe nehmen und sieht genau, und da kann man mit den Uhren, diese modernen Uhren, wie sie ja heute von den Damen getragen werden, so ist es etwa. Man sieht dann immer in einem Sektor mit der Farbe, zu welchem Zeitpunkt welche Herrschaft diese Stadt hatte. Und außerdem sind zum Teil die Filiationen drin. Das ist nett anzugucken, also wenn Sie wollen. Wenn Sie nicht wollen, gehen Sie es weiter. Die These 1 ist einfach, die Stadt eine Rechtsinsel. Die Stadt ein Sonderrechtsbereich. Die Stadt ist aus dem sie umgebenden Landrecht herausgehoben, rechtlich. Zur Stadt gehört geografisch der Stadtbezirk selbst, also die Siedlung mit Mauer und die Gemarkung. Und sie bildet insoweit einen Sonderrechtsbereich, als die Bürger innerhalb dieses Bereiches rechtlich besser stehen als die außerhalb. Also wenn Sie die alten Abhängigkeit, wenn ich dies so mal nennen darf, die darin bestehen, Konsens bei Heirat, Abgaben, keine Freizügigkeit. Und dann mögen Sie sehen, Abgabe beim Todesfall, dass der Bürger einfach besser steht. Und dieses Sonderrecht gilt nur für diesen geografisch engen Bereich Stadt und Mauer der Bezirk plus Gemarkung. Das heißt, im Verhältnis zum Landrecht, das Landrecht ist weniger entwickelt bezüglich des Freiheitsstatuses des Bewohners. Also der Bewohner des Landrechts, der ist noch abhängiger. Und deshalb also geht diese Abgrenzung, die ist scharf, meine ich, vorzunehmen und zeigt auch, dass der enge Bezirk Stadt eine höhere Entwicklungsstufe bezüglich der Freiheit des Einzelnen aufweist, als der Status der Nichtstädter. Diese These oder diese Ansicht, ich glaube, das ist auch richtig, wenn Sie wollen, kann ich Ihnen noch nennen, Mauer, Gericht, Markt, alles Merkmale der Stadt, kann man im Einzelnen streiten noch, also gibt es 5, 6 Merkmale, die Stadt bezeichnen, Siegel, das kennen Sie alles. Dieser Bezirk nun im Verhältnis zum Land, möchte ich weiter spinnen zur These 2. Aushöhlung des Stadtrechts durch das Landrecht. Als die Stadt bereits in voller Funktion ist, regelrecht einen Magnet darstellt im Zuzug, also die Städte, die blühen, das heißt also, da ist ein starker Zuzug zur Stadt, dann bildet sich der Stadtherr, der ja daneben auch ein Land beherrscht, auch Landesherr ist, anderes Land eben, außer der Stadt ist er Landesherr, ist er dasselbe. Der lernt natürlich von dem Mikrokosmos Stadt. Der lernt von dieser Struktur und kann das mit der Zeit übertragen auf die Bewohner seines Landes. Anders ausgedrückt, die Landesherrschaft bildet sich aus im 14. Jahrhundert zur Landeshoheit. Herr Willeweid ist ja Spezialist auf dem Gebiet des Territoriums, der Territoriumsbildung und der Landesherrschaft. Und Sie sehen dann schon, wenn dieser Sonderbereich eingeholt wird von dem Bereich, der sie umgibt, dann führt es also, mal grob gesagt, bis zur Französischen Revolution zu dem Satz, rechtlich sind Stadt und Land gleich. Das ist so. Das Land wächst nach. Ja. Das Land erhält dieselben Freiheiten, die Bewohner des Landes erhalten dieselben Freiheiten wie die Stadtbewohner. Zeitlich später, ab dem 14. Jahrhundert, 15. Aber dann wird es immer enger. Der Unterschied verschwindet. Dies geht so weit eben, dass die Französische Revolution, für mich jedenfalls, keine große Zäsur bringt. Sobald die Gleichstellung erreicht ist, egal ob Stadtbewohner oder Landbewohner. Und der Satz nun, Aushöhlung der Stadtrechte durch das Land, durch die Landrechte, soll dies kennzeichnen. An einem Beispiel dargestellt, darf ich Ihnen eine Reichsstadt nennen, die heißt Wimpfen, Bad Wimpfen am Neckar. Bad Wimpfen hat im 18. Jahrhundert das Problem, sein Stadtrecht zu reformieren. Missstände gibt es immer, die werden immer behoben, wird reformiert. Das meine ich nicht so defätistisch, das ist so ganz normal. Und 1782 errichtet Wimpfen, der Rat der Stadt Wimpfen und die Bürger der Stadt Wimpfen, ein neues Stadtrecht 1782 also. Aber dieses Stadtrecht, wenn Sie das hören und Sie denken, für die Stadt mittelalterlich, ja, dann ist es erschütternd. Dieses Stadtrecht ist übernommenes Landrecht von dem Land Hohenlohe. Das hohenlohische Landrecht von 1632 ist Wimpfener Stadtrecht. Der ganze Vorgang besteht darin, dass man die Amtsträger anpasst. Wenn da steht jetzt Bürgermeister, da können Sie sogar lassen, aber vielleicht ist ein Amtsträger anders bezeichnet im Dorf. Da wird jetzt der Städtische reingenommen von Wimpfen. Also das komplette Hohenloher Landrecht von 1632 wird Wimpfener Stadtrecht 1782. Ja, erschütternd. Jemand, der gern Stadt liebt im Mittelalter. Aber korrekt für unsere weitere Entwicklung. Freiherr vom Stein, die Reform vom Freiherr von Stein besteht auch im Wesentlichen darin, dass Stadt und Land eigentlich gleich sind, rechtlich. Und so ist er heute bei uns auch. So geht die Entwicklung. Dritte These. Die Bürgergemeinschaft eine Conjuratio. Conjuratio meint Schwurverband, Friedensverband, Genossenschaftsverband. Und diese Conjuratio, die wurde häufig auch gesehen mit pejorativem Einschlag als Conspiratio. Wenn Sie vom Herr her, wenn Sie die Perspektive des Herrenmann wählen, dann ist jedes Köpfe zusammenstecken und dies noch eidlicher Art hochsuspekt. Und diese Conjuratio als Conspiratio gesehen vom Herrn her führt auch dazu, dass Friedrich Barbarossa die Conjurationes in Trier im Jahre 1161 und in Mainz 1163 verbietet. Das ist konsequent. Dennoch setzt sich die Conjuratio als Schwurgemeinschaft durch. Die Entwicklung ist nicht aufzuhalten. Und als Beispiel habe ich hier Rudolf von Habsburg, der 1275 den libyschen Kaufleuten erlaubt, in ihren eigenen Angelegenheiten Zusammenkünfte, Versammlungen abzuhalten. Das ist so der beginnende Ansatz für die Conjuratio. Ein weiterer Gesichtspunkt für die Conjuratio, den möchte ich herholen von Notker von St. Gallen. Um 1000 kennt er schon den Begriff, ja, Conjuratio. Schlesinger hat diese erarbeitet. Und diese Conjuratio um 1000 bei Notker, von der sagt man, Notker hat Konstanz vor sich. Die Conjurati Cives von Konstanz. Die Cives, die werden noch, die kann man vielleicht auch bezeichnen als Burgleute, da kann man sagen, also vielleicht soziologisch oder tatsächlich herrschaftlich gesehen als Mittelpunkt der Vorläufer, ist der Vorläufer der Stadt die Burg. Ja. Und daher leitet sich auch der Name ab. Hat Schlesinger untersucht von Burgare, vielleicht auch von Burgensis, weniger vielleicht von Burgensis, weil ja Mittelhochdeutsch gesprochen wird. Ja, da kommt der Bürger genetisch, also dem Wort her. Also der Notker von St. Gallen spricht um 1000 schon von Conjurati Cives. Und da sehen Sie schon, dass so eine Siedlung, Marktsiedlung, Kaufmannssiedlung wie Konstanz, dass die schon um die Zeit Notkers, wenn dies stimmt, dass er Konstanz als Beispiel vor Augen hat, eine kommunale Bewegung kennt, einen bürgerlichen Schwurverband, den kann man da annehmen, der findet grundsätzlich eben statt gegen den Herrn, dem man unterworfen ist, gegen die Herrschaft, gegen wen soll es dann gerichtet sein. Der Prozess von der, fast mit Bosel gesprochen, von der Unfreiheit zur Freiheit, ja. Aber dieser Prozess, der muss ja gerichtet sein gegen den, der den Unfreien beherrscht. Das kann ja nicht anders sein. Und deshalb auch beim ersten Punkt diese Bedeutung mal als Konspiratio oder dieser Verdacht vom Herrn her gesehen. Weiter kann man sagen, von Notker ausgehend ist die heutige Meinung, ist die Annahme der heutigen Meinung begründet, dass die Stadt, die Konspiratio, die bürgerliche Einigungsbewegung, nicht wie Planitz annimmt, zwischen Rhein und Seine anzusiedeln ist, sondern eher in Italien. Die Eidgenossenschaft, die ist in Italien schon bezeugt fürs 9. und 10. Jahrhundert. Während die erste Eidgenossenschaft in dem Bereich den Planitz annahm, 1076 in Cambrai vorkommt. Eine dritte Meinung möchte ich Ihnen nicht verschweigen, die vertritt Ennen. Sie verweist auf spanische Einflüsse, die über Südfrankreich und das Maasgebiet auf Flandern eben hereingekommen sind. Immerhin ist bei diesen drei Möglichkeiten die italienische Konspiratio die älteste. Und ich meine, von Konstanz aus gesehen, ist über Rätsel der Weg auch nicht so weit. Während bei Bayern ja die Alpen eher trennend gewirkt haben, sind die Städtelandschaft so unterentwickelt. Aber für den Oberrhein gilt was anderes. Und schließlich noch einen letzten Punkt zu dieser These. Die Konspiratio bildet eine ganz, vielleicht soziologisch gesehen, neue Form von Gruppe. Die alte Gruppe, wenn ich mal so sagen soll, bildet das Blutsband, die Blutsverwandtschaft, die Sippe. Dazu gehört, wer da abstammt voneinander. Diese Sippe, ja, wieso? Kann machen, ja. Ist okay, klar. Diese Sippe eben, die vom Blutsband lebt, ist allmählich im Auflösen begriffen. Es sind auch vielleicht zu kleine Einheiten, was die Gründe sind, weiß ich nicht. Aber man kann es schon daran sehen, rechtlich die erste Auflösung, die Erscheinung der Sippe, ist die Adoption. Da wird bereits künstlich das Blutsband hergestellt. Also möchte ich nicht so vielleicht in Entwicklung der Menschheit da hineingehen, aber es gibt ja heute noch Formen, wo man die Adoption dann nachvollzogen sehen kann, bei eben Menschen anderer Stufe, die nicht im Industriezeitalter leben, auch nicht im Entwicklungsland, sondern ein bisschen vorher. Da wird so eine Adoption nachvollzogen, da wird so ein Geburtskanal gebildet, die stellen sich alle hin und ja, jemand ist, der nicht blutsverwandt ist, Mitglied der Sippe. Neu meine ich jetzt, also man hat den Zerfall der Sippe, des Blutsbandes. Neu ist jetzt, neu abstrakt, auf abstrakter Ebene, der Eid. Das neue Band der Gruppe bildet der Eid. Und die erste fassbare Form, meine ich, stellt die Konspiratio dar. These 4 heißt, die Strukturgleichheit aller Städte ist eine gewagte These. Ich vermisse vielleicht insoweit ein bisschen Herrn Südow, von dem ich das habe, in einem Aufsatz, der weist Folgendes nach. Als nächstes wollen wir sagen, was für Städte gibt es. Bei unserer Forschungslage nimmt man 4 Grundtypen an. Das eine ist die Reichsstadt. Das heißt, die Bürgergemeinde, die Stadt, die hat zum Herrn den König oder Kaiser, das ist die Reichsstadt. Die zweite Gruppe ist nun Landstadt, das heißt ein geistlicher Würdenträger, der Fürst, ein Kloster ist Stadtherr, die geistliche Landstadt, kann man so nennen. Dann gibt es drittens die weltliche, der weltliche Fürst, der eben nicht an der Reichsspitze steht, sondern ein geringerer, der kann aber aus kann runtergehen bis zu kleinen Adelsgeschlechtern. Ja, der steht an der Spitze einer Stadt, also insoweit die Spitze einer Stadt, er ist Stadtherr. Es ist die weltliche Landstadt. Und schließlich gibt es noch eine vierte Form, die sieht folgendermaßen aus. Die findet sich bei den geistlichen Landstädten. Die findet sich vorwiegend am Oberrheingebiet, in Straßburg. Die findet sich in Speyer. Diese Stadt sieht so aus, dass sie aus diesem Verhältnis der Stadtgemeinde zum geistlichen Stadtherrn, dem Bischof, eine Trennung vornehmen kann. Also Speyer verjagt den Bischof beispielsweise 1292. Aber was ist jetzt mit der Stadt? Es gibt keine Stadt ohne Herrn. Und dann unterstellt sich die Stadt dem Reich, aber mit der Besonderheit, dass abgabenfrei ist, nicht zum Heereszug eingezogen wird. Also die Freistadt ist dann, wenn Sie wollen, eine Reichsstadt, nochmal mit einem Sonderbezug. Ja? Mit einem Bessergestelltsein gegenüber der Reichsstadt. Und die Strukturgleichheit der Städte soll besagen, dass die Konjuratio stets einen Herrn hat, der nun verschieden sein kann, und dass dieser Bezug des Herrn zur Stadt auch rechtlich begründet sein muss. Er ist begründet durch die Huldigung. Die Huldigung, die wir schon mal angesprochen haben, ist bei der Stadt häufig urkundlich fassbar. Sie ist auch ohne Urkunde denkbar. Also ich darf ein Beispiel mal nennen des Erzbischofs Balduins von Trier. Von dem gibt es ein ganzes Huldigungsbuch im Landeshauptarchiv in Koblenz. Was steht denn da drin? Was geht es denn da? So, bei dem Antritt der Herrschaft. Da muss der Herr auch seine Herrschaft legitimiert, ist vielleicht ein bisschen weit gefasst, aber er muss sie begründen bei seinen Untergebenen. Er muss sich zeigen da, er muss angenommen werden. Und Balduin von Trier also reist, ist der Umritt in seinem Territorium, und er geht in jedes Dorf, in jede Stadt, nimmt die Huldigung entgegen, die Bürger schwören, ihn als Herrn anzuerkennen, er schwört, ja, sie zu beschirmen und zu beschützen, wenn sie angegriffen werden. Also wenn sie wollen, ein eidlicher Vertrag, das ist die Huldigung. Und so sieht jede Stadt aus. Ohne Huldigung gibt es keine. Und ohne Herren gibt es auch keine. Die Struktur ist immer gleich, gleichgültig, wie die Stadt sich nennt. Schließlich sechstens, die Worte für Einung, darf ich nur mal wiederholen, haben wir bei Herrn Janssen genauso gesehen. Es kann heißen Satzung, Willkür, Chor ist eher norddeutsch. Beim Sachsenspiegel hören wir, dass Chor heißt Beliebung, Voluntas, Statut. Und diese Satzung, dieses Statut möchte ich vielleicht noch etwas umschreiben. Es meint auch einen Vertrag zwischen den Bürgern, der beeidet wird, der eine materielle Regelung enthält, einen Tatbestand, sofern er strafrechtlich ist, auch enthält die Sanktion für den Fall des Normverstoßes und der überwacht wird dadurch, dass jedermann Rüge verpflichtet ist. Und diese Einung, diese Satzung, die kann jetzt noch dadurch eine Besonderheit, einen Moment fast überstädtisch dadurch erhalten, dass das Organ des Stadtherrn in der Stadt, also jeder Stadtherr, der regiert, der hält auch seine Stadt dadurch etwas, möchte ich mal sagen, im Auge oder ist ihm rechtlich nicht nur durch die Huldigung verbunden, sondern er stellt auch mindestens einen Beamten in der Stadt. Der kann nun heißen Amtmann, Vogt. Bei uns heißt er im Regelfall Schultheiß. Der Schultheiß wird vom Stadtherrn eingesetzt und abgesetzt. Also ist er ein herrschaftlicher Beamter. Die Jurisdiktio des Stadtherrn, die wirkt sich so aus, dass sein Mann in der Stadt die wahrnimmt. Und jetzt kann dieser Beamte, der kann teilnehmen an der Errichtung der Einung. Also zum Beispiel kenne ich einen Fall in Neustadt, da heißt, der Rat wird aufgestockt um einen Mann, der Schultheiß rechnet jetzt zum Rat. Wenn es jetzt in Neustadt heißt, Rat und Gemeinde errichten folgendes Statut, folgende Einung, da muss man dazu sehen, da drin sitzt ja als 13. Mann der Schultheiß. Ja, der Herr nimmt teil an der Einung, deshalb bleibt es dennoch meiner Meinung nach, dem Rechtscharakter nach, eine Einung, also innerstädtisches, eidliches, vertragliches Recht. Das waren die Thesen, meine Damen und Herren. Und nun darf ich Ihnen die vortragen, was Sie ja vor sich liegen haben, da auf dem Papier auch. im ersten Punkt so die Ansätze, wo sind die denn zu sehen? Es gibt einen ganz frühen Ansatz in Freiburg 1120, das ist völlig überraschend in der Zeit. Freiburg, von dem möchte ich mich eigentlich auch sofort distanzieren, und zwar besteht dort noch ein unausgetragener Kampf um die Richtigkeit der Datierung. Also Dissenkamp hat dort einen Vortrag gehalten und hat danach gewiesen, ist alles falsch, die Datierung ist falsch. Das gehört 100 Jahre später, ja, das gehört 1220. Würde ich, auch, also bei mir wird es gut passen in meine Vorstellung, dort werden Coniurati genannt, aber es ist... Abschriften, zwei Stück, und da werden verschiedene Aussteller genannt. Also die Urkunde, die ist noch nicht genug abgeklopft, um sagen zu können, 1120 ist der erste Einstieg. Deshalb lasse ich es weg und fange mit dem an, den man also von dem man annimmt, dass er korrekt ist, ein Privileg für Hagenau. Hagenau, müsst ihr mir nicht übel nehmen, liegt heute in Frankreich, also ich bin kein Revanchist, also aber ein Linksrheiner und zu der Zeit keine Frage, hier wird es zum Deutschen Reich. Hagenau erhält 1154 von Friedrich Barbarossa einen Freiheitsbrief, ein Privileg mit 31 Artikeln. Im Einzelnen, darf ich mal sagen, behandeln die Rechte und Pflichten der Stadtbewohner in Artikel 1 bis 3, in Artikel 4 bis 6 das Erbrecht, 7 bis 16 die besonderen Rechte der Stadtbürger, wie Freisein von Zoll- und Geleitgeld im Reich, ferner Strafbestimmungen bei Verfehlungen dagegen, Vergünstigungen bei Schuldenabtragung, Bestimmungen über das Bürgerrecht, den Gerichtsstand, das Forst-, Weide- und Marktrecht. Die Artikel 17 bis 25, die beinhalten Strafbestimmungen so polizeirechtlicher Art. Die Artikel 26 bis 30, gewerbepolizeiliche Angelegenheiten. Und Artikel 31 beschreibt das Recht des Herrn bei einem möglichen Aufenthalt in der Stadt. Ich möchte nun sagen, dieses Privileg, das erste Privileg für Hagenau, begründet meiner Meinung nach nicht den Status Hagenaus als Stadt oder begründet nicht die Rechte, sondern findet sie vor und bestätigt sie. Deklaratorischer Charakter des Privilegs. Das Privileg drückt sich nur bestätigend aus, indem es die Rechte der Hagenauer, die sie bereits vom Kaiser Heinrich erhalten hätten, das steht in der Urkunde drin, bestätigt, das sieht man schon. Es kann kein konstitutiver Akt sein. Wenn, dann müsste der von Heinrich kommen. Aber das wird ja gar nicht behauptet. Damit ist meines Erachtens jedenfalls die rechtsbegründende Auslegung des Barbarossa-Privilegs vom Tisch. Es liegt nahe, in diesem Privileg allein eine Anerkennung der Rechtslage Hagenaus zu sehen. Danach hätte das Privileg den Gehalt einer rechtlichen Absicherung durch den Stadtherrn. Damit ist auch erreicht, psychologisch und auch dann rechtlich, dass er da nicht eingreift, wenn in seinem Privileg drinsteht, welche Rechte die Hagenauer haben, heißt es auch. Er von seiner Seite erkennt es an. Hinzu kommt noch bei diesem Hagenauer Ansatz, dass vier Punkte nur noch für städtisches Indizienweise, muss man vorsichtig sagen, für Statutarrecht sprechen können. Einmal werden dort genannt die Loci Fideles. Wer das ist, weiß man natürlich nicht, aber Loci Fideles spricht stark für innerstädtische, für Bürger, ja, besonders Treue am Ort. Also insofern meine ich, könnten gemeint sein, ja, etwas geschwollen ausgedrückt, autonome innerstädtische Organe. Sie könnten Rechtsträger in der Stadt sein. Sie sind zuständig in Hagenau für Verwundungen und Beleidigungen, also zum Aburteilen von Verwundungen und Beleidigungen. Zudem kennt das Privileg von 1154 das Consortium Concivium Ceterorum, also auch hier ein Gremium, von dem man sagen kann, es ist eher innerstädtisch als stadtherrlich. Ja. Consortium Concivium, also ein Gremium, bei dem sich die Bürger versammeln, die Mitbürger versammeln. Schließlich kennt als dritten Punkt dieses Privileg von 1154 die Coniurati Civitatis. Also die Coniurati, die die Eidsträger oder die Verschworenen, Civitatis, der Stadt. Es kommt vor bei dem Hinweis auf verdorbenes Fleisch, das durch die Metzger verkauft wird, da dieses Delikt wird sanktioniert oder sagen wir, wird abgeurteilt, wird behandelt vor den Coniuratis Civitatis. Und im vierten Punkt meine ich ein Indiz, mehr kann es nicht sein, ein Hauch ja, von Satzung, von Einung, kann man daran finden, dass der Stadtverweis als Sanktion verschiedentlich vorkommt in dieser Urkunde. Und der Stadtverweis ist eine typische Sanktion auf Verletzung autochthonen innerstädtischen Rechts. Die Herrschaft straft anders. Die Herrschaft straft mit Kriminalstrafe, die Herrschaft straft also vielleicht auch mit einer Geldstrafe. Aber der Stadtverweis ist typisch für die Condioratio. Daraus erhält, meine ich, insgesamt, dass dieses Privileg aufgrund dieser Indizien inhaltlich doch eher als Statutarrecht oder als nicht eher inhaltlich als Statutarrecht angesehen werden kann. Wir haben einen Anklang an innerstädtische Rechtsregelung, auch wenn diese Regel in die urkundliche Form des Privilegs gekleidet ist. In einem weiteren Punkt möchte ich Ihnen nun vorstellen, nach dem Hagenau, wie die Entwicklung zum Bürger weitergeht und dann, wenn der Bürger sich ausgebildet hat, dann der nächste Schritt heißt Organe, Rat, Bürgermeister. Dieser nächste Schritt, der soll dargestellt werden an der Entwicklung des Bürgers in Speyer. Einen tieferen Einblick, meine ich, in diese Entwicklung und, wenn Sie wollen, in die Gesetzgebungskompetenz der autonomen Organe der Stadt kann Speyer geben. Einen kleinen Umweg, wenn Sie wollen, darf ich Ihnen da vorstellen. Und zwar beginnen mit einer Urkunde des Jahres 946, die Herzog Konrad der Rote von Lothringen, das ist der Urgroßvater Kaiser Konrads IV., dem Bischof Reginbald ausstellt. In dieser Urkunde überträgt der Herzog dem Bischof mehrere Rechte und Besitzungen, die er von seinem Vater, einem Grafen des Speyergaus, ererbt hat. Diese Rechte und Besitzungen also überträgt er an den Bischof, tritt sie ihm ab. Es waren dies seine gesamten Hörigen in der Stadt, das Münzrecht, der halbe Zoll, die andere Hälfte des Zolls besaß der Bischof schon und die Handelsabgaben des Salzpfennigs, des Pechpfennigs, des Weinpfennigs und des Pflichtpfennigs, die sämtlich von auswärtigen Kaufleuten zu entrichten waren. Ferner erhielt der Bischof das Gericht über Diebstähle, also einen Teil der Hochgerichtsbarkeit, sowie die Aufsicht über fremde und einheimische Kaufleute. Schließlich übertrug der Herzog dem Bischof auch die Befugnis, die Erlaubnis zur Ausfuhr von Wein und anderen Handelsgütern für auswärtige und einheimische Kaufleute zu erteilen. Aufschlussreich, neben diesem Inhalt der Urkunde des Jahres 946, bleibt der Einblick in die soziale Struktur der Bevölkerung. Neben Hörigen des Herzogs stehen Hörige des Bischofs. Hinzu kommen die Kleriker und die bischöflichen Dienstleute, also eine ganze Mischung schon von verschiedenen sozialen Gruppierungen innerhalb der Stadt. Dienstleute, die mögen schon vielleicht ja, unfreien, aber doch schon gehobeneren Standes sein, je nachdem, welche Abhängigkeiten sie zahlen müssen. Die handeltreibende Bevölkerungsschicht Speyers wird neutral in dieser Urkunde mit Habitatores, Einwohner, und Incolae Civitatis angegeben. Diese Bezeichnungen drücken also rechtlich noch nichts, also wenig aus und erlauben also nur uneinheitliche Bevölkerungsgruppen darunter zu verstehen. Grundlegend für die weitere Entwicklung Speyers bildet oder ist dann in der Folgezeit das Immunitätsdiplom Kaiser Ottos des Großen für Speyer aus dem Jahre 969. Doll, der beste Kenner der speyerischen und pfälzischen Geschichte, hat dieses Urkundenformular des Immunitätsdiploms des Jahres 969 untersucht und herausgefunden, dass sich das Formular bezeichnenderweise von dem Formular der älteren fränkischen Immunitätsprivilegien unterscheidet. Der Unterschied besteht darin, dass sich die älteren Immunitätsprivilegien in gleicher Weise auf alle Besitzungen des Bischofs beziehen während in der Speyerer Urkunde von 1969 ein Passus ganz neu eingeschoben ist, der, Zitat Doll, nach italienischen Vorbildern formuliert, Zitat Ende, die Stadt und ihr Gebiet ausdrücklich in den Immunitätsbereich einbezieht. Als Fazit aus diesen beiden bisherigen Urkunden lässt sich festhalten, hatte noch 946 der Graf Gerichtsrechte in der Stadt ausgeübt, so wird 969 durch den König selbst ein Zustand legalisiert, der 946 seinen Anfang nimmt, und zwar ist das Folgende: Der Bischof wird jetzt Gerichtsherr der Siedlung und damit ihr eigentlicher Herr. Der Stadtbezirk wird ausdrücklich vom Grafengericht eximiert. Der Stadtbezirk wird aus der ihn umgebenden Landschaft herausgenommen. Da 969 auch die Mauer, also die Stadtmauer Speyers, Erwähnung findet, liegt die Annahme der erstmaligen Ummauerung der Stadt nahe. Alle Bevölkerungsschichten, so unterschiedlich sie noch sein mögen, werden von einer Stadtmauer umgriffen. Das heißt, die rechtliche Angleichung der verschiedenen Schichten und Bevölkerungsgruppen ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Und in dem nächsten urkundlichen Schritt in Speyer aus dem Jahre 1101 kann man dieses weitere Entwickeln erkennen. Aus der Urkunde des Jahres 1101, die Kaiser Heinrich IV. Für das Speyerer Domkapitel ausstellt, da geht es um die Kompetenzen des Schultheißen, erfahren wir Näheres über die zwischenzeitlich weitergediehene Bevölkerungsgruppierung. Und Sie mögen auf dem Blatt, das Ihnen vorliegt, auf der Seite 2 im Anhang, diese Bevölkerungsgruppen erkennen in den beiden Kreisen. Zwei Gruppen treten uns entgegen. Die Diener und Handwerker, der im Haus- und Hofverband der Domherren im Bereich der Domfreiheit des bischöflichen Immunitätsbezirks um die Kathedrale herumleben. Sie ist die eine Gruppe. Diese Gruppe untersteht gerichtlich dem Dekan des Domkapitels, der sich als Geistlicher des Schultheißen bedient. Und die andere Gruppe bilden die Forenzes, die Marktleute, sind diejenigen, die auf dem Markt wohnen, das heißt die Bürger, welche dem Stadtpräfekten, dem Vogt und dem Schultheißen unterstehen nach den Normen des Bürgerrechts. Wie 969 und 946 stehen im Jahre 1101 zwei Rechtskreise getrennt nebeneinander, doch ist ein entscheidender Wandel eingetreten. Die Masse der Einwohner der Stadt hat ein eigenes Recht mit eigenen Amtsträgern. Sie benennen sich nach dem Markt und nach ihrer Tätigkeit, nach Handel und Gewerbe als Marktleute. Es war ihnen gelungen, sich aus dem hörigen Verband der Speyerer Kirche, dem grundherrschaftlichen Verband des Bischofs des Jahres 969, zu emanzipieren, während die Servientes, die Dienstleute der Domherren, in diesem Verband geblieben waren, soweit sie auch noch im Bereich der Domfreiheit in den Höfen der Domherren wohnten. Diese Hofleute waren noch ganz der Willkür, also nicht aber im Sinne der Technik, also der Willkür ihres Herrn ausgeliefert, der sie vor dem Domdekan als Richter bei Verstößen durch den Schultheißen mit Prügelstrafe oder einer Geldbuße belegen konnten. Wer aber außerhalb der Domfreiheit wohnte, war dem Bürgerrecht und seinen Organen, dem Vogt und dem Stadtschultheißen, unmittelbar unterstellt. Die beiden Rechtssphären waren nicht nur personell, sondern in Speyer auch lokal scharf unterschieden. Der Immunitätsbereich der Höfe der Kanoniker, dem Zugriff des Stadtvogts und Stadtschultheißen entzogen, samt ihren Hofhörigen eben einerseits, der Marktbereich der Stadt mit den Bürgern, den Marktleuten, unter der Gewalt von Vogt und Schultheiß, andererseits, die eine Geldbuße kennen, aufgrund des Bürgerrechts anstelle der Prügelstrafe. In dieser rechtlichen, durch Forderung, nicht im Gegensatz, durch Forderung des Bischofs entstandenen Situation steht der große Freiheitsbrief Kaiser Heinrich V. aus dem Jahre 1111 für Speyer. In ihm, die Speyerer Bürger nehmen ihn so ernst, dass sie ihn mit Metalllettern am Domportal anschlagen, werden die Bürger Speyers vom Bootteil, wie eine spätere Interpretation, die Barbarossa gibt, erkennen lässt, auch vom Haupt, oder er versteht auch dies als Befreiung vom Hauptteil, vom, entschuldige, 1111, ein Schnitt für uns, erstmalig nördlich der Alpen, meine ich. die Bürger werden vom Buteil befreit. Ich stelle Ihnen gleich vor, was es ist. Später gibt es Streit, ob Buteil auch die Befreiung vom Hauptrecht, dem besten Stück Vieh, meint. Barbarossa urkundet dann, Buteil umfasst auch das Hauptrecht. So. Also, Buteil meint das Recht des Grundherrn gegenüber den Erben eines Grundhörigen, aus dessen beweglichem Nachlass bestimmte Stücke nach freiem Belieben zu fordern. Der Herrenanteil, der konnte dabei über die Hälfte des Nachlasses ausmachen. Die darin enthaltene Befreiung vom Besthaupt meinte die Abgabe des besten Stück Viehs aus dem Nachlass des Verstorbenen. Anders gesehen lässt sich sagen, das 1111er Privileg macht die Bewohner der Stadt unabhängig von ihrer Herkunft zu einer einheitlichen Schicht. Es ist ein entscheidender Schritt zur persönlichen Freiheit aller Einwohner gelungen. Also der Satz Stadtluft macht frei ist für uns in Deutschland erstmals begründet in diesem Privileg 1111. Damit war der Weg, war der Bürger geboren, aber der Weg zur freien Selbstverwaltung noch nicht beschritten, aber doch vorbereitet. Die junge Gemeinde hatte noch keine Vertretung, keine Organe. Aber auch, wenn ich sagen kann, eine Frage der Zeit. Das bürgerliche Element wird in Speyer 1163 greifbar. Dort werden 6 Burienses, das sind Bürger, als Zeugen in einer bischöflichen Urkunde genannt. Sie treten also 1163, treten 6 Bürger bereits auf bei einer Urkunde des Stadtherrn. 1198 schließlich urkundet Philipp von Schwaben für Speyer und aus dieser Urkunde geht hervor, dass Heinrich VI. Den Bürgern das Recht verliehen habe, frei aus ihrer Mitte einen Rat von 12 Männern zu wählen. Also das heißt, der Speyerer Rat ist damit auch in der Welt. Es ist eines der frühesten und freiesten, der Rat ist eines der frühesten, ein Gremium, das zeitlich ganz früh ist und eines der freiesten Gremien im gesamten Reich. Dieser Schritt wiederum gibt der innerstädtischen Entwicklung Speyers einen entscheidenden Auftrieb. Dieser entscheidende Auftrieb, der konkretisiert sich nun in dem ersten, im nächsten Punkt, ausgebildeten Statut, im ausgebildeten Satzungsrecht von 1230. Im Jahre 1230 gibt sich die Stadt bereits eine eigene Ordnung, die überschrieben ist, Einunge und Satzunge der Städte zu Spiere, also der Stadt zu Speyer. In dem Namen, ich mache es vielleicht, wenn es Ihnen recht ist, Hochdeutsch, im Namen der heiligen und der unteilbaren Dreifaltigkeit, Amen, dass unsere Städte friedsame Leute guten Frieden haben und die Kriege und Misshelle machen von ihrem Unrecht abgewiesen werden, so haben wir, die Ratherren und die Stadt, gemein zu Speyer, mit unserer Leuterate diese Satzungen und Einungen gemacht, als hernach geschrieben steht. Also 1230 haben wir hier ein ganz ausgebildetes Statut, Satzungsrecht für Speyer. Und Speyer ist ganz früh in der Entwicklung. Dieses Statut hat nun auch nicht die geringste Affinität zu einem Privileg oder zum Stadtherrn, also einem Privileg, kann man sagen. Nichts ist da in Sicht. Es ist wohl auch entstanden im freundschaftlichen Verhältnis zum Bischof. Denn diese Einung und Satzung wird gesiegelt von den Bürgern, vom Rat, also vom Vertreter der Bürger, vom Rat, vom Domkapitel und vom Stadtherrn. Aber sonst, der hat damit, das soll nur zeigen, dass er nicht dagegen ist, ja, dass er es mitträgt. Er erscheint nie in dieser Urkunde, erscheint auch nicht entfernt, ja, als jemand, der dies setzt, dieses Recht. Das finden die Bürger, haben es allein gemacht. Es ist eine typische Einung, meine ich. Sie zeigt auch dann, wie das Ende, wie man am Ende erkennen kann, typische Einungselemente, zeitlich begrenzte Geltungsdauer, ich darf das nochmal vortragen. Diese Satzung, als vorgeschrieben steht, wollen wir, dass man sie festhalte bis an den 12. Tag und von dem 12. Tag an über 2 Jahre. Und danach, nur mehr, man widerrief sie dann mit gemeiner Verhängnis und Willen der Bürger und mit Geläut der Glocke. Inhaltlich befasst sich diese Satzung mit Beleidigungen, Verwundungen, Verletzungen gar mit Todesfolge. Also würden schon sagen, wie wir es bisher kennen von unserem Bild, vorwiegend polizeirechtliche Materien. An Sanktionen stehen auch die typischen Statutensanktionen wie Geldbußen, Stadtverweis. Die letzte Konsequenz wäre die in Speyer aber nicht vorkommende Hauszerstörung. In der Folgezeit wird dieses Speyerer Statut weitergebildet. Die ersten rechtlichen Ordnungen treten im Jahre 1314 auf, bilden sich dann fort über das ganze 14. Jahrhundert, verschwinden dann allerdings. Und sie heißen Monatsrichterordnungen. Benannt sind sie nach dem Organ, nachdem die Verstöße gegen den Inhalt dieses Statuts geahndet werden. Und zwar meint in Speyer Monatsrichter einen Ratsherrn, der für Zeit, für 4 Wochen, für 1 Monat lang, ja, dazu bestimmt ist, diese ihm vorgetragenen Dinge eben zu sühnen. Ja, Monatsrichter, die Monatsrichter bilden einen Ausschuss des Rates, den Ratsherren. Es wechselt also diese Funktion immer innerhalb des Jahres um, bis erschöpft ist, dann geht es wieder von vorne an. Als Zwischenbilanz darf ich festhalten. In der Stadt entsteht ein Bedürfnis nach rechtlicher Regelung von Materien, die von der Gerichtskompetenz des Herrn und seiner Beamten, Hintergrund heißt, er hat keine Gesetzgebungskompetenz, die von der Gerichtskompetenz des Herrn und seiner Beamten, dem Vogt, dem Schultheißen, dem Amtmann, nicht abgedeckt werden. Ausgangspunkt dieser neuen städtischen Regelungsmaterie bildet der Stadtfriede, der Friede innerhalb der Stadt. Der Stadtfrieden, der in den Quellen auch mal zu fassen ist, bei Straßburg beispielsweise, bringt ein neues Rechtsgut in die Welt. Ich meine, das ist ein neuer Ansatz. Dieses neue Rechtsgut heißt eben Friede. Das heißt, bislang stehen alle Rechtsgüter im Besitz, in der Kompetenz eines Einzelnen. Also wird ein Einzelner verletzt, kann er sich wehren, mit Hilfe seiner Freunde wehren. Wehrt er sich nicht, das ist seine Sache. Jetzt mit dem Frieden entsteht erstmals ein Rechtsgut der Allgemeinheit. Also wird ein Bürger verletzt, muss man sagen, er ist nach wie vor natürlich verletzt, das ist keine Frage. Aber zugleich verletzt ist auch der Stadtfriede. Und damit haben wir erstmals den Hebel, an dem die Gemeinschaft einschreiten kann bei einer Körperverletzung. Bislang konnten nur die Verwandten, die Freunde klagen. Der selbst, wenn eine Körperverletzung ohne Todesfolge, konnte er selbst klagen. Ja. Was erledigt. Ja, jetzt ist der Friede verletzt, jetzt ist die Allgemeinheit gefordert, jetzt hat die Allgemeinheit die erste Möglichkeit, ja, zuzugreifen, und ich meine, diese Entwicklung verdichtet sich dann auch, ja, zu einem rechtlichen Ansatz. Der verletzte Friede, der muss jetzt auch wiederhergestellt werden. Und das führt uns zu unserem nächsten Punkt, indem wir den Inhalt eines Statuts an einem Punkt mal näher ansehen wollen. Und zwar teilen wir die bisherige Meinung, dass polizeirechtliche Materie in diesen Statuten geregelt wird. Wir teilen auch die Meinung, dass privatrechtliche Materien geregelt werden können. Vor allem Erbrecht, da haben wir in die Bürgschaft habe ich irgendwo geregelt. Das ist alles in Ordnung. Aber was neu ist, meine ich, und was wir noch nicht sahen, ist, dass auch ein pro causa major, also ein hohes Delikt geregelt werden kann. Der Totschlag. Und da möchte ich Ihnen vorführen, eine Quelle aus einer Reichsstadt unseres, also des Oberrheinsgebiets, heißt Kaiserslautern. Die Satzung, die stammt aus dem ausgehenden 13. Jahrhundert. Als Vorspann enthält sie folgenden Text, also der zeigt, dass es um eine Satzung geht. Wir, der Rat und die Gemeinde, der Bürger zu Lautern, tun kund allen Leuten, die diese gegenwärtige Schrift ansehen, dass wir angesehen haben, den gemeinen Nutzen und Frommen aller Leute, die zu Lautern sitzen und wohnhaftig sind, und haben gemacht und gesetzt mit einmütigem Willen und mit gemeinem Rade, dass hernach die Freiheit unserer Städte an Gefällen und Freveln desto gemächlicher und stärkerlicher gehalten werden und mit denselben Gesetzen und Geboten, die wir jetzt uns setzen, machen und gebieten, wollen wir nicht des Richters oder des Schultheißen Rechte und Besserungen in keiner Weise nicht mindern oder wandeln. Also Satzungsrecht, ausführlich in dem Vorspann erkennbar, mit der Note, mit dem Hinweis, des Richtersrecht, des Schultheißenrecht, sprich Jurisdiktio des Herrn, die wollen wir aber nicht beeinträchtigen. Also hier wird ein Statut von Rat und Gemeinde errichtet und interessant eben, dass der Befund zeigt, dass mal ein Kriminaldelikt darin enthalten ist. Richtiges Strafrecht. So, jetzt können wir weiter sagen. Ob beim Polizeirecht der Rechtscharakter aus dem Statut kommt oder aus dem Herrn, aus dessen Jurisdiktion, ist bei einer Geldbuße völlig uninteressant. Beim Erbrecht, warum die Erbrechtsregel gilt, weil ob es die Bürger gemacht haben oder der Herr, der mag doch im Endergebnis uninteressant sein. Frage ist auch uninteressant bei einem so einem strafrechtlichen Delikt. Und das darf ich Ihnen mal vorstellen. Mit natürlichem Ergebnis, dass es nicht uninteressant ist, sondern dass es gerade verschieden behandelt wird, je nachdem, ob der Rechtscharakter Satzung ist oder der Herrschaft zuzuordnen ist. Also der Rechtscharakter der Strafregel, der ist deshalb interessant, weil sich an den Rechtscharakter der Regel andere Verfahrensregeln an der Prozess anschließt, ja, verfahrensrechtlich verschieden. Je nach dem Charakter des Straftatbestandes. Und ich darf also das mal vorführen an diesem Artikel 1 des Kaiserslauterrechts vom Ende des 13. Jahrhunderts. Das heißt De Homicidio vom Totschlag, also De Homicidio. Die Norm lautet, zu dem Ersten setzen wir und gebieten, dass ein jeglicher, der einen Totschlag tut, der soll ewiglich aus der Stadt zu lautern bleiben und der Bann meilen und soll doch dem Rate 6 Pfund Pfennige zur Besserung geben. Also, wer einen totschlägt, wird der Stadt verwiesen auf ewig und soll dem Rat 6 Pfund zur Besserung geben. Dann noch ein Ansatz, den können wir eigentlich vergessen. Das heißt, wenn mehrere Leute einen Totschlag täten, so ist doch jeglicher für sich selbst schuldig, die vorgeschriebene Buße oder Besserung zu halten. Die Sanktion auf den Totschlag ist demnach nicht Hinrichtung, sondern ewiger Stadtverweis und 6 Pfund Buße. In der Weiterentwicklung des Kaiserslauterer Stadtrechts erfolgt im Jahre 1347 eine Aufzeichnung der Statuten anlässlich der Weitergabe lauterer Rechts an die Stadt Obermoschel. Eine, die nicht weiter weg liegt. Der Vorspann dort lautet, auch typisch Satzung, Gesetz, Recht und Freiheit der Stadt Lautern, die sie aus ihren Büchern von dem Recht abgeschrieben und den Bürgern zu kuscheln, Obermoschel, mitgeteilt hat, anno Domini, millesimo, trecentesimo, quadragesimo, septimo, feria sexta, infra festum pasque. Artikel 1 vom Deutschlag, also Totschlag. Wer einen totschlägt, der soll ewiglich die Stadt räumen. Dazu soll er den Ratherrn zur Besserung 6 Pfund Pfennig geben. Ist es aber das Zwene oder mehr einen zu Tod erschlugen, ihr ekliger, jeder ist schuldig, dieselbe Besserung zu tun. So viel lässt sich als Folge des Rechtscharakters schon jetzt sagen. Hätte der Herr, sprich genau, der Schultheiß des Stadtherrn, des Königs in Kaiserslautern, den Täter abgeurteilt, wäre er mit dem Tode bestraft worden. Bestraft ihn die Stadt, sprich Rat oder Bürgermeister, wird er ewig der Stadt verwiesen und zahlt eine Buße. Entscheidend also ist, ob der Täter aufgrund einer Rechtsnorm den Prozess in Macht bekommt, muss man sagen, die innerstädtisches Satzungsrecht ist oder herrschaftliches Recht. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied im Verfahren. Doch ist nicht der einzige. Also gut, die Sanktion ist unterschieden, wissen wir jetzt. Wir wollen weitere Unterschiede herausarbeiten. Das ist nun mein letzter Punkt. Die Verschiedenheit der Verfahren beim Totschlag. Eben, wenn Sie wollen, in Kaiserslautern, Ende 13., Mitte 14. Jahrhundert. Die zwei sind ja, kann man ja so datieren, die beiden sich deckenden satzungsrechtlichen Quellen der Reichsstadt Kaiserslautern. Also im letzten Punkt darf ich Ihnen vorstellen, die Verschiedenheit der Prozesse, die Verschiedenheit der Verfahren. Erster Punkt ist der Beginn des Verfahrens. Der Täter wird im städtischen Verfahren gerügt. Das heißt, er wird angezeigt. Es wird mitgeteilt, ja, nur, dass er die Tat begangen hat. Und damit kommt das Verfahren in Gang. Beim herrschaftlichen Verfahren, also bei der Jurisdiktio, wird die Klage vollzogen. Sie wird angeklagt, wird also die Accusatio vorgenommen. Und Frau von Hülsen und Herr Bene, die waren so nett und übersetzen Ihnen das, weil ich meine, das ist das Entscheidende im Referat, das ist ein wichtiger Punkt, übersetzen Ihnen immer die Verschiedenheiten jetzt der Verfahren beim selben Totschlag. Also Punkt 1 wäre der Beginn des Verfahrens, der ist verschieden, Rüge und Klage. Herr Bene, wären Sie so nett? Das ist Professore Spies si riferisce a questo punto, cioè ci ha pregato di tradurre soltanto un passaggio, cioè quello più importante della sua relazione, e cioè la differenza che si vede nel trattamento di un omicidio a secondo la legislazione statutaria cittadina oppure quella signorile. Il caso è quello degli statuti di Kaiserslautern, che è una città al sud-ovest del Palatinato. L'ordinamento pertinente è della fine 200, si trova ancora nel 1347, e vedete qua sul secondo foglio questa analogia sotto il punto quarto, e cioè ich weiß nicht, was das Wort Verfolgung heißt. Cioè c'è una concorrenza tra questi due tipi di diritto che si articola nel primo, nell'apertura del processo, che avviene nel caso del diritto statutario per la cosiddetta, in Germania cosiddetta Rüge. Rüge sarebbe, l'ho guardato nel dizionario, una sgridata, un rimprovero, che praticamente per il fatto che la città costituisce uno spazio, un'area di pace riservata, cioè protetta dal diritto e dalla coniurazio dei cives, ogni cives, ogni cittadino può non lamentarsi, ma può denunciare il fatto dell'omicidio. Invece nel caso in cui la cosa venga trattata per il diritto signorile, sarebbero soltanto i membri della famiglia della persona assassinata che si possono lamentare presso il Schultheiss, che sarebbe il plenipotenziario, cioè la persona che esercita la giurisdizione dalla parte del signore della città. Secondo passo è la prova. Nel caso del diritto statutario, i testimoni fattuali, cioè quelli che testimoniano soltanto che sanno del fatto dell'omicidio. Invece la legge signorile prevede Leumundszeugen, cioè testimoni di fama. Ah. Also, meine Damen und Herren, dieses eine Verfahren, das alte, läuft vom Schultheißen, ja, herrschaftliche, das neue von den Satzungsorganen, Rat und Bürgermeister. Erster Punkt, Rüge im neuen, Klage im alten. Zweiter Punkt, die Zeugen sind verschieden. Im alten Verfahren, das von der Jurisdiktion umfasst ist, läuft, wollen wir sagen, gewohnheitsrechtlich, alles, was so Eberhard Schmidt in Einführung der Strafrechtspflege hat, das trifft dafür zu. Die Zeugen, die dort gehört werden, sind Leumundszeugen. Das heißt, sie bezeugen, ja, wenn man es ein bisschen sagt, die soziale Stellung im Gefüge der Stadt. Leumundszeugen, ist der Gutbeleumde, dieser Übelbeleumde, Leumund, also Herr Bene wird wissen, was heißt, also Leumundszeugen, ja, Im neuen Verfahren sind es Zeugen, die sich von unseren heutigen Zeugen durch nichts unterscheiden. Die bekunden Tatsachen, sonst nichts. Auf deren Meinung, ob der Täter ein Übler ist oder ein ganz Angesehener, kommt es überhaupt nichts an. Der muss nur sagen, hat er die Tat begangen oder nicht, wie wir auch sehen, unterscheidet sich ja nicht in Europa. Also Tatsachen werden bekundet. Also die verschiedene rechtliche Qualität der Zeugen. Haben Sie schon erklärt. Also die Pharma und gut, haben wir schon. Dritter Punkt, wollen Sie. Der dritte Punkt, wer behandelt den Richter? Im herkömmlichen Verfahren, bei der Jurisdictio, ist der Richter, er ist geteilt. Es gibt also dort der es gibt dort den Richter Schultheiß, der nur den Vorsitz führt. Das heißt, er hegt das Gericht, ja, er leitet die Versammlung, aber er richtet überhaupt nicht. Den Urteilsspruch fällen die Umstehenden, die Schöffen, die Scabini, ja, die Schöffen finden das Urteil. Der Vorsitzende verkündet nur das Urteil. So das Herkömmliche. Das neue Verfahren, der gelehrte Richter in Bologna, ja, der kann subsumieren unter Normen oder er subsumiert unter die Norm, die Homicidio, die es jetzt da gibt. Die alte war ja nicht geschrieben, die war ja nicht schriftlich fixiert. Ja. Also, wie der moderne Richter, ja, er kann das subsumieren unter Normen. Und dies nimmt er vor. Ergebnisse, wahre Täter oder nicht, ja, das kann der selbst vornehmen. Das ist eine ganz andere Funktion, er braucht dafür niemand, das macht er allein. Wenn es mehrere sind, unterscheiden sich die mehreren nicht dadurch, dass einer den Vorsitz hat und die anderen bilden den Umstand, sondern es sind nur mehrere, wie heute bei uns beim höheren Gericht oder beim Landgericht, ja, die finden gemeinsam, vielleicht herrscht das Einstimmigkeitsprinzip, gut, das können wir noch weitersehen. Aber die haben alle dann dieselbe Funktion, ja, Richter zu sein über die Sache, wie wir den Richter heute verstehen. Il terzo punto sarebbe quello chi giudica. Nel diritto statutario è un consigliere della città, cioè un esperta in giurisprudenza che giudica per subsunzione. Nel caso del diritto signorile invece è il fatto classico che c'è lo Schultheiss, Schultetus, è la parola latina, e più il gremio dei giurati che trovano il giudizio per consultazione. Der nächste Punkt befasst sich mit dem Vollstrecken. Die Vollstreckung bei dem jurisdiktionellen Verfahren wird halt vollzogen. Man übergibt den zum Tode Verurteilten, beim Totschlag wird im Zweifel draufstehen, jus gladii, also da, hinrichten durchs Schwert, hängen ist der Dieb, also der wird das Schwert, der Mörder gerädert, also der wird das Schwert zum Tode gebracht. Man übergibt ihn dann dem Henker, da können die, wenn sie mal gestatten, die Angehörigen trotzdem Wasser heulen. Ja? Es wird vollstreckt. Ja? Stringent das Recht. Die Vollstreckung des Stadtverweises kann man bezeichnen mit dem Wort richten nach Gnade, Grazia, also mit Gefühl, ja? Mentalitätsflexibel, und zwar so. Der wird der Stadt verwiesen auf ewig, zahlt die 6 Pfund an den Rat. Ewig, was heißt ewig? Also ich glaube, die beste Definition, aber Sie mögen es auch also witzig nehmen, heißt ewig wird am längsten. Ja? Wer nicht ewig, was heißt ewig? Ich kann mir vorstellen, oder es hängt davon ab, was der Rat meint. War er jetzt lang genug draußen, vielleicht können wir ihn auch immer wieder gut gebrauchen oder so, der bestimmt dieses ewig, der kommt immer mal wieder ein und will zurück. Ja? Der Stadt verwiesene, müssen Sie wissen, die Frau bleibt da und die Kinder, die Familie. Er allein ist draußen. Der will ja zurück. Und der Rat bestimmt von Fall zu Fall, was ewig heißt. Dann lassen Sie wieder rein. Muss natürlich vorher die 6 Pfund gezahlt haben. Also ich kenne ein fast lustiges Beispiel aus Mainz, wo das auch funktioniert so. In dem Frastmund, Sie kennen ja glaube ich Mainz, Friede von 1300. Und so, da ist die Basis. Und wird dann weiterentwickelt, es gibt glaube ich einen Brief dann, ja, weiß nicht das Datum, ein Stück später. Jedenfalls in Mainz viele Männer der Stadt verwiesen. Zu viele, aber es... zu viele, wie sich zeigt, als nämlich Mainz angegriffen wird, also von einem Nachbarn feindlich angegriffen wird, fehlen die Männer zur Verteidigung. Ja, werden Boten ausgeschickt, alle der Stadt verwiesen, zurück bitte. Ja. Also sehen Sie, wie flexibel, ja, so mit Verstand wird es gehandhabt, möchte ich mal sagen. Ewiger Stadtverweis heißt, auf situationsbedingt. Das war jetzt der Vollstreckungspunkt, ja. L'esecuzione del giudizio secondo diritto statutario e secundum gratiam, cioè lo statuto prevede un'espulsione eterna, perpetua dalla città. Questo però funziona in pratica secondo applicazione di grazia, cioè uno si vede espulso ad un certo punto, ma può anche tornare se la città glielo concede. Invece nel caso del diritto signorile è stringente, è già per il fatto che è decapitazione o non lo so, che il giudizio viene trasferito al boia, il giudicato, cioè non c'è grazia. Schönen Dank. Noch ein letzter Punkt. Gibt einen Unterschied in der Sanktion. Gewohnheitsrechtlich liegt fest, wie die Sanktionen aussehen bei der Jurisdiktion. Also wie gesagt, der Dieb wird gehängt, das ist ein fester Satz. Also der steht nirgends, aber es ist so. Ja. Es geht gewohnheitsrechtlich, das ist irgendwie tradiert, das ist übernommen. Die Sanktionen beim Satzungsverstoß, die gehen von der Geldbuße bis zum Stadtverweis auf ewig, über die Hauszerstörung, je nachdem, wo man die ansetzt. Die Hauszerstörung, das gibt es auch in den Quellen, aber die kommt selten vor, die kommt zunehmend außer Gebrauch, die ist unwirtschaftlich. Aber wenn Sie es einungsrechtlich sehen, vollkommen überzeugend, mit dem Kerl will man nichts mehr zu tun haben. Ja. Also dessen Haus, der wird alles, was in der Stadt ist, wird er restlos, restlos ausgelöscht. Ja. Die Hauszerstörung und der Stadtverweis sind die typischen einungsrechtlichen Sanktionen. Das sind eigentlich die Hauptunterschiede. Da gibt es viele Zwischenformen. Bis Abgabe vom Viertel Wein für die Gemeinschaft, Wiedereinkauf. Häufig finden sich Bestimmungen, für was Buße verwendet werden, auch da ganz typisch für Allgemeinheit. Mauerbau, Straßenbau, Brückenbau. Ja? Die Verwendung muss der Allgemeinheit zugutekommen, denn der allgemeine Friede ist verletzt und da muss er sich wieder einkaufen, da muss er wieder sühnen. Also ein erheblicher Unterschied in der Sanktion. La sanzione, cioè la punizione nel caso del diritto signorile sarebbe quello che in tedesco si chiama peinliche Strafen, cioè punizione penosa, tautologia in italiano. Invece nel caso del diritto statutario deve essere una punizione che serve a restituire qualcosa alla comunità che è offesa, e cioè sia l'espulsione della persona che ha ferito e un contributo pecuniario. Schönen Dank. Meine Damen und Herren, zusammenfassend möchte also sagen, dass der Rechtscharakter einer Norm durchaus entscheidend ist für den Täter und für die Funktion innerhalb der Stadt. Und noch einen letzten Punkt möchte ich mal anführen, zu dem Verhältnis kann ich natürlich nicht sagen, aber eins kann ich anführen, bei Bußen gibt es häufig den Fall, dass der Schultheiß, zum Beispiel in Neustadt, der bei der Errichtung der Einung beteiligt ist, auch an den Bußen beteiligt wird, anders ausgedrückt, der Herr partizipiert an den Bußen, dort heißt zum Beispiel, ein Drittel dem Rüger, ein Drittel dem Bürgermeister, ein Drittel dem Schultheißen. Und in diesem Kopialbuch der Stadt gibt es aus dem Ende des 14. Jahrhunderts die Nachricht, dass dann, wenn der Bürgermeister von der Buße lässt, vollstrecken nach Gnade auch bei der Buße, auch der Schultheiß davon lassen muss. Also eindeutige Dominanz der stadtherrlichen Organe gegenüber der Jurisdiktion. Bezüglich zumindest des Vollstreckens des Richtens nach Gnade. Zum Schluss lasse ich zwei Hypothesen provozieren, von mir aus sagen. Erstens zum Privileg und zweitens zur Stadtrechtsfamilie. Vom Privileg sehen Sie, da hat man zunächst das montiert, demontiert bei der Stadtrechtsentstehung. Es ist nicht unbedingt nötig, dass eine Stadt ein Privileg braucht, um Stadt zu sein. Und schon gar nicht ist ein Privileg nötig für die Entstehung von Satzungsrechten. Es kann vorkommen, wenn es vorkommt, Sie erinnern sich an den Beispielsfall von Herrn Ebel, den kann ich vielleicht mal in meinem Sinne versuchen zu beurteilen. Der hat Herr Südow, meine ich, den richtigen Fingerzeig gegeben. Also der Rat dieser Stadt, weiß ich nicht, wie es hieß da, setzt eine Willkür auf, ist korrekt. Aber die Willkür, also diese Satzung, die muss ja vollzogen werden. Heißt also, funktioniert es reibungslos, Rat ist übergeordnet, dann richtet sich der Bürger danach. Es kann aber auch so sein, dass der Bürger gar nicht so ohne weiteres gewillt ist zu gehorchen. Letztlich übrigens besteht gegen den was? Meineid. Ja? Der macht sich ja eidbrüchig. Letztlich würde er sich machen, wenn er nicht befolgt. Aber es muss ja auch durchgesetzt werden. Ja? So. Und dann hat Herr Ebel also den Fall, dass der Stadtherr ein Privileg erteilt, wohl dem Einzelbürger, was ja auch überraschend ist, ne? Wohl dem Einzelbürger, in dem die Willkür enthalten ist. Da muss man sagen, der Rat, der wohl nicht so viel Autorität hat, sich gegenüber dem Bürger durchzusetzen, sonst bräuchte das alles nicht, steht offensichtlich in sehr gutem freundschaftlichen Kontakt zum Herrn. Und der Herr leiht seine Kanzlei, ne? Die verfassen ein Privileg. Und es wird jetzt angeordnet, was der Stadt als Willkür beschlossen hat. Meine ich, ist eine also in meinem Sinne, wäre es eine Auflösung dieses Problems. Das Privileg braucht man jedenfalls, um Statuten zu errichten, grundsätzlich nicht. Zweite Hypothese, bei den Stadtrechtsverleihungen, Mutter, Tochter, Enkelin, da wird immer die Stadt aufgezeichnet, weitergegeben. Was wird da weitergegeben? Stören würde mich jedenfalls, wenn man sagen würde, es wird die Verfassung weitergegeben. Also wenn ich unsere Verhältnisse da in dem Oberrhein so mal ansehe, da ist es im Zweifel so, dass die Mutter eine große Stadt ist, die Tochter ein bisschen eine kleine, die kann es weitergeben an noch kleinere. Also Speyerer Stadtrecht geht an Neustadt, Neustadter Stadtrecht geht an Wachenheim, an Deidesheim, noch kleinere Städtchen. Es wäre völlig, also für mich ist nicht überzeugend, wenn die nun die 24 Ratsleute von Speyer übernehmen müssten. Was tun in Deidesheim mit 24 Ratsherren? Wenn die 6 haben, ist doch gerade so viel schon. Das kann nicht stimmen. Übergehen, das kann nicht stimmen. Frage geht ins materielle Recht über. Da meine ich, das kommt drauf an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Vorgang so unflexibel und so hart geht. Ja, es muss auch gehen mit der auf dem Wege richten nach. Was braucht man denn? Deshalb meine These, meine Hypothese. Stadtrechtsbewidmung heißt, die Tochter darf dasselbe Recht, wie es die Mutter hat, verwillküren. Die können übernehmen, was sie wollen. Ja, die übernehmen sich vom Kuchen raus, die Rosinen, die sie brauchen. Und das sind sie überzeugt, das sind sie gemeinsam, das beschließen sie gemeinsam. Und das ist genug. Schönen Dank. Ja, schönen Dank, Herr Spieß. Jetzt ist die Frage, machen wir vielleicht erst eine Pause? Es drängt mich furchtbar zu Ihrem Fall Kaiserslautern noch was Erläuterndes zu sagen. Vielleicht tue ich das vorher. Darf ich das? Das ist jetzt eigentlich nur ein vorweggenommener Diskussionsbeitrag, aber die vielen Männer, die in Mainz fehlen, die haben mich so, so bewegt, dass ich glaube, ich kann das erklären. Das sind natürlich keine Totschläger. Also ein Beispiel aus Ulm. Ulm ist ja eine große Reichsstadt. In Ulm gibt es im Prinzip dasselbe. Also es gibt das Statut und es gibt das Recht. Nach dem Recht heißt es, jetzt kommt der Kasus, an den ich hier denke, auch in Mainz, im Falle des Ehebruchs ist der Ehebrecher zu töten. Todesstrafe auf den Ehebruch. Nach dem Statutarrecht von Ulm ist das aber ganz anders. Man denkt natürlich gar nicht daran, seine Mitbürger, die sich dieses häufiger vorkommenden Delikt schuldig machen, hinzurichten, sondern da geht das folgendermaßen. Erster Ehebruch, 8 Tage Gefängnis im Turm. Zweiter Ehebruch, 4 Wochen Gefängnis im Turm. Dritter Ehebruch, Stadtverweisung über den Rhein. Das ist also raus mit dir. Das ist ein und in Mainz ist es offenbar so, dass schon einige dieser dort anwesenden Bürger in den Genuss dieser Strafe gekommen sind. Da bin ich fast sicher, das kann gar nichts anderes sein. Es können natürlich auch andere Delikte sein. Das ist auch ein Beispiel, wie im Grunde genommen in der Praxis dieses blutige Strafrecht humanisiert wird durch Statutarrecht. denn das ist ein Massendelikt, das einmalig, jedenfalls sehr häufig vorkommt, dass man beim zweiten Mal zur Not noch nachsieht. Aber beim dritten Mal ist es ein Verstoß gegen die soziale Ordnung und gegen die Sozialmoral und dann muss man sich von dem Betreffenden trennen. Er beginnt ein anderes Leben zu führen, als er zu führen hat. Das scheint mir der Hintergrund zu sein. Und also das kann man für andere Bereiche bestätigen. Leute, darf ich nur ein Sätzchen zu sagen? Das spricht mir aus dem Herzen. Ne? Also Ulm hat ja genau, könnte man nehmen als Muster, liegt leider nicht am Oberrhein, aber ansonsten hat Ulm hat ein Schwörbuch. Ja? Einmal jährlich feiern die noch ihren Schwörmontag, die Ulmer. Weiß ja kein Mensch, was es ist. Aber das ist der Teil, da haben die immer für die Verwillkürung vorgenommen. Also gerade Ulm ist ein wunderbares Beispiel. Verträgt sich mit Mainz natürlich gut. Ich möchte mit Mainz, ich habe es vorgestellt, vielleicht habe ich es ein bisschen überzogen ausgedrückt, auch nicht sagen, die sind alle Männer, die nicht da sind, sind ewig der Stadt verwiesen. Es gibt natürlich, wenn sie bei der Buße ansetzen als Mindestsanktion, über den Stadtverweis auf ewig, es gibt natürlich den Stadtverweis auf Zeit. Also 2 Monate hat er zu räumen, 4 Wochen hat er zu räumen ja, und er hat 2 Jahre zu räumen. Das gibt es natürlich auch, die man auch abkürzen kann. Ja. Also es müssen nicht alle Totschläger sein, sondern durchaus solche. Und dieses Beispiel, das ich nennen kann, ich noch gar nicht, aber dass man staffelt, ja, der ist doch gerade psychisch richtig. Also ich sage mal ein anderes Beispiel aus dem modernen Strafrecht. Die Prognose des Richters, also der Strafvollzug, also jedenfalls der Frisch, der beschäftigt sich da immer mit, der Strafvollzug, die Strafhöhe. Der Richter muss im Augenblick des Urteilsfällens sich klar werden, bessert sich der Kerl nochmal, ja, es gibt immer einen Strafrahmen, was machen wir denn mit dem, schöpfen wir denn aus? Sie sehen ja, dass Rückfall schärft, also Sie sagen, ist auch doch bei uns so. Jo, jetzt aber muss hin die Täterprognose. Die Täterprognose, dicke Bücher schreiben die bei uns, über die Täterprognose, das ist so ein Feld, die Psyche des Menschen, ist unlösbar oder zunächst schwer lösbar. Man kann natürlich eine Fülle von Argumenten anführen, ob die jetzt bei dem verwirklicht sind und jetzt lacht dann, wurde so doch ein Schwein. Weiß man das? Er benimmt sich schweinisch, aber ist ein guter Kerl, ich sage das mal so, grob einfach so. Ja, die Täterprognose ist noch nicht zu leisten. Ist bei dem Vollstrecken auf Gnade, im Idealfall, benimmt er sich gut, kann man wieder reinlassen. Benimmt er sich schofel, lässt man raus. Lässt man draußen. Also ich bin Ihnen dankbar für den Hinweis, das passt genau rein. Darf ich fragen, wir machen jetzt gleich eine Pause. Kann man noch kurz das übersetzen? Was heißt Ehebruch auf Italienisch? Das weiß ich nicht. Frack. Molto facile, anche perché sono situazioni abbastanza diverse dalle nostre, quindi non c'è solo un problema di traduzione, diciamo di lingua, ma di situazioni. In questo completamento fatto dal professor Willowhite a quello che è stato detto prima, cioè a questo diverso comportamento dei due diritti, diciamo, no? Di quello cittadino e di quello signorile nel caso del processo per omicidio, per intenderci, e in relazione a quello che era stato detto a proposito dell'esilio, della pena dell'esilio, insomma, no? Si era fatto un esempio a proposito di Mainz, in cui prima vengono esiliati molti, poi siccome la città ne ha bisogno l'esilio viene richiamato, insomma qualcosa del genere, credo di aver capito. Ecco, e il professor Willowhite ha fatto un esempio di Ulm, che è una Reichsstadt, una città imperiale. Ecco, Ehebruch è la rottura dell'onore, no? Se non sbaglio. Cioè, adulterio, oh, non avevo capito. Vabbè. Allora, nel caso dell'adulterio, ecco Ehebruch, c'è un diverso comportamento anche qui rispetto alla seconda che si tratti dell'applicazione del diritto statutario o del diritto, diciamo, signorile. E mentre nel caso del diritto signorile c'è la pena di morte, nel caso invece del diritto cittadino c'è un comportamento diverso a seconda di quante volte viene ripetuto l'adulterio, cioè nel caso che sia l'adulterio sia stato compiuto per la prima volta, almeno si sappia che è la prima volta, forse vorrei dire. Allora, in questo caso, non so, c'è una settimana di prigione o un mese di prigione. Nel caso che sia recidivo, ci sono due mesi o due settimane di prigione, perché c'è un comportamento diverso appunto di questa del diritto. Ecco, io ho capito solo questo. Ah, nel terzo caso invece viene esiliato. Ecco, nel terzo caso, ecco, se la cosa si ripete tre volte, viene esiliato. È così, ecco. No? Ma questo in che cosa, cioè, era un'integrazione del discorso, oppure voleva dire qualcosa di, diciamo, di diverso? È un'integrazione, sì, a quello che ho capito io è un'integrazione. Ich glaube, jetzt machen wir aber erst einmal eine Pause, bitte wir damit der Diskussion wegen für eine Viertelstunde bitte. Beginnen wir also mit der Diskussion. Ich darf um Wortmeldungen bitten. Herr Janssen, bitte. Ich möchte folgende Frage an Herrn Spieß richten. Sie haben hier sehr schön dargestellt, wie der Totschlag innerhalb der Stadtmauern auf zweierlei Weise geahndet werden kann. Einmal, wenn er sozusagen als statutarisches Recht verletzt worden ist, vor dem entsprechenden Ratsgericht oder dem Ratsausschuss. Wenn er sozusagen Kriminaldelikt im üblichen Sinne ist, dann also vor dem Richter der Landesherrschaft. Die Frage ist nur, schließen beide Wege einander aus? Nach welchem Verfahren wurde jeweils gerichtet? Ich frage das deshalb, weil ein entsprechendes Statut gegen den Totschlag in den meisten niederrheinischen Städten auch ergangen ist. Und hier ist diesem Statut durchaus, das ebenfalls geahndet wird, mit Stadtverweisung natürlich und einer Geldbuße, hier ist die Klausel angefügt, doch dass dem Herrn sozusagen sein Recht vorbehalten bleibt. Das heißt, es wird ausdrücklich vorbehalten, dass dasselbe Delikt auch nochmal vor dem ordentlichen Gericht, wenn ich so sagen darf, geahndet werden kann. Und hier ist doch zu erwägen, ob hier nicht durchaus zweierlei Gesichtspunkte eine Rolle spielen. Das Statutarrecht ist ja nur daran interessiert, den Stadtfrieden zu sichern. Das haben Sie ja, Herr Spieß, sehr gut ausgeführt. Es steht dahinter das öffentliche Interesse der Stadt und der Stadtbürgerschaft. Bei der Totschlagsühne oder Totschlaganklage vor dem Landgericht sind ja die Interessierten ganz andere. Es sind die unmittelbar Betroffenen. Es ist der Totgeschlagene in Form seiner Anverwandten. Und das ist ja ein ganz anderer Gesichtspunkt, sodass die Konkurrenz beider Gerichte noch etwas näher zu erläutern wäre und vielleicht eine Auskunft darüber gegeben werden müsste, ob nicht tatsächlich hier sozusagen unter zwei Gesichtspunkten dasselbe Delikt abgehandelt werden kann. Piccola traduzione, un collega Spisa ha parlato di questione di due forme di processi, sul base di Gli statuti su base di diritto comune. E questione e questione di collega Jansen è no, è difficile. Prego. Sì. I tuoi diritti. Jansen, il collega Jansen ha detto che era possibile punire al morte per la signoria, soltanto che c'è non famiglia. Che con una accusazione in questo caso solo se un membro della famiglia denunciava sì. Al tribunale in altro caso sì, senza famiglia magistrato della città era competente e questo forma di procedere accordo negli statuti usato comune. Grazie. Schönen Dank. Jansen, ich denke mal schon, das ist die schwersten Fragen. Also zunächst will ich mal sagen, die Konkurrenz ist mein Problem, ungelöst. Ich will es mal bemühen. Eins kann ich vielleicht mal leicht sagen. Ihre Formel des Vorbehalts der Rechte des Stadtherrn hat Kaiserslautern auch. Ich darf im Vorspann das mal vorlesen, nachdem wir das aufsetzen. Machen und gebieten, wollen wir nicht des Richters oder des Schultheißen Rechte und Besserungen in keiner Weise nicht mindern oder wandeln. Also dieser Vorbehalt, der ist da auch drin. Also insofern zunächst mal eine Bestätigung Ihrer Frage. Wie könnte ich mir das denken? Vielleicht subsidiär. Vielleicht subsidiär. Der Herr würde aber heißen, subsidiär würde heißen, eindeutiger Vorrang des Herrn. Wenn der Herr will, raus, dann kann er machen. Wenn ich mal hinterfrage, ob das so richtig sein kann, kann man nicht ansetzen bei der Überlegung, das Recht soll nicht eingeschränkt werden des Herrn. An was ist er interessiert? Muss er kein Kapitalist sein und sagen, an was ist der Herr interessiert? An seinem Recht, das der hängt, ist dem doch egal. Es sei denn, wackelt und überhaupt und gut, Vagabondi oder wie ist es so, ja gut, also gut. Nein, an was ist er interessiert? An dem Vermögen. Das ist das, was den interessiert. Und dann, selbst wenn man also sagen würde, subsidiär, würde ich meinen, mit Recht vorbehalten. Das heißt nicht, ja, also natürlich, ich darf zuerst, sondern so, was für mich das fiskalische Interesse, das darf er wahren. Also, anders ausgedrückt, wenn der nur bereit, das könnte er vielleicht, ja, das kann man jetzt sehen, da kann er sagen, der könnte es abdecken, der Täter, indem er sagt, mein Häusel verkaufe ich das Geld dem Herrn. Ja, hat er alles, was er braucht, dass der tot ist, hat er kein so ein Interesse. Also er könnte es vielleicht abdecken. Zum anderen müssen wir mal sehen, wie das denn so ist. Also die Städtelandschaft ist ja so diffizil und es gibt so viele arme Städte, vielleicht hat er auch nichts. Wenn er nichts hat, dann würde ich auch sagen, auch kein Interesse am Recht. Also vielleicht so faktisch vom Einzelfall zu Einzelfall. Denn wie gesagt, die Klausel finde ich da ja auch. Ich habe sie nicht so lösen können. Also es ist ein Gesichtspunkt, da habe ich nur was vielleicht versuchen kann beizutragen, aber ich weiß auch nicht, wie es sich verhält. Und vielleicht dann noch was, aber noch was zu dem zweiten Teil eigentlich Ihrer Frage. Zwei Gerichtsverfahren durchgeführt halte ich für ausgeschlossen. Und zwar deshalb, nicht weil Grundrechte wieder so nebis in idem, das gibt es sicherlich nicht, aber ist was dran. Wenn einer gehängt ist, was wollen Sie noch der Stadt verweisen? Umgekehrt, wenn er der Stadt verwiesen ist, ja, ich meine es jetzt mal drastisch so, ja, wenn er der Stadt verwiesen ist, dann muss der Herr völlig aufpassen, verjährt, vielleicht kommt er noch und ist verjährt, ja, da kommen 25 Jahre und dann kann der gar nicht mehr und so. Verstehen Sie, ich glaube, nee, bisschen idem. Das hielt ich also für unwahrscheinliche Lösung. Ha detto questa questione è molto difficile, difficilissimo, non sappiamo, in realtà non sappiamo come come queste cose sono fatto, ma forse Spies ha detto forse e la signoria ha accettato o no come ricevuto ha ricevuto il denaro del reato, una pena pecuniaria, forse, è una ipotesi. Janssen, darf ich nochmal fragen? Ist klar, wenn er nicht tot ist, klar, das war ja nur übertrieben. Aber was sagen Sie? Sie haben noch ein Vokabel, also das öffentliche Interesse der Stadt. Auf wessen Seite soll das spielen? Was könnte das denn sein? Ein öffentliches Interesse der Stadt? An welchem Verfahren? Darf ich das vielleicht auch auf Deutsch? Ich bin eigentlich derselben Meinung. Auf Deutsch auch nochmal unterstreichen und bitten, dass vielleicht, dass jemand diese Janssen-Willowatsche Position einmal kurz übersetzt, auf einen Nenner gebracht. Wenn der Tote eine Familie hat, Angehörige hat, dann ist es regelmäßig so, dass die männlichen Angehörigen in das Gericht gehen, vor den Richter gehen und Klage erheben, und zwar mit gezogenem Schwert. Es gibt viele Bilder, und das im 13. Jahrhundert überall so. Mit gezogenem Schwert, sie verlangen einen Prozess gegen den Totschläger. Und dann läuft das nach Recht, und am Ende steht die Todesstrafe. Da führt kein Weg vorbei, und da hilft, glaube ich, nicht dieses statutarische Recht, gar nicht. Wenn aber eine solche Familie nicht da ist, es ist ein Toter in der Stadt, wird gefunden. In diesem Falle schreitet die Stadtobrigkeit auf die bloße Anzeige, da ist ein Toter, ein, weil durch diesen Totschlag der Stadtfrieden gestört ist. Das ist der, also so kann man das eventuell logisch auflösen, aber wir wissen es nicht sicher. Allora c'è appunto entra in gioco la giustizia signorile con tutto quello che ne consegue dal punto di vista del processo, della pena, eccetera. Se invece c'è semplicemente qualcuno che dice c'è un morto, l'abbiamo visto insomma, ma nessuno rivendica che giustizia sia fatta, se così ho capito, cioè con questa, anche con questo simbolo insomma, della spada, allora allora è, cioè si usa insomma l'altro tipo di giudizio, perché comunque è la pace interna della città che viene disturbata e che va ripristinata. Io non credo di aver capito. Überzeugende Lösung, also keine Frage, es überzeugt mich. Ich darf Sie noch mal stützen mit einem Punkt, aber dem dann auch widersprechen. Wenn ich stützen darf Ihre Meinung, dann könnte ich Folgendes sagen. Dann, wenn kein Verletzter da ist, dann muss man sagen, gilt der Satz, wo kein Kläger, da kein Richter, der bleibt frei. Ein Totschläger ohne Sanktion in der Stadt ist für dich so eine kleine Gemeinschaft unerträglich. Also für die Fälle könnte das gut greifen, das könnte Ihre Meinung voll stützen. Eine andere Überlegung könnte aber auch dagegen sprechen. Und zwar kann der Bürger, der jetzt überlebt, also die Witwe, wollen wir nehmen, die Witwe, ja, ist der Witwe damit getan, ist damit gut getan, dass der hängt, der Täter. Hat sie nicht viel mehr davon, wenn sie versorgt wird? Also anders mal ausgedrückt, wenn sie mit dem Rat handelt. Der Rat kriegt ja die 6 Pfund. Also könnte es vielleicht Gegenstand der Erörterung sein zwischen dem hinterbliebenen Verletzten, also den Angehörigen, der Witwe und dem Rat, ob sie ihr Verfahren ja, durchführen oder ob sie verzichten und jetzt greifen könnte der Herr. Also Satzungsrecht, meine ich, ist immer auch, Vertragsrecht ist immer auch Verhandlungsrecht. Und es könnte, meine ich, ein Gesichtspunkt sein, da würde ich natürlich voraussetzen, dass man sieht, dass so ein Mörder in der Stadt, ja, der wird ja verwiesen, aber dass er am Leben bleibt, dass es also muss ja akzeptabel sein für eine Gemeinschaft. Ich da, ja, darf übrigens mal in Klammern, es passt nicht ganz hierher, ein Beispiel anführen aus dem aktuellen Kirchenrecht, das so ähnlich funktioniert, ist die Exkommunikation. Das geht automatisch und wenn sie exkommuniziert sind, dann ist das noch das Einzige, was es noch gibt. Also auf dem Wege der Kirche gibt es das noch, so katholischen Kirche, ja, also mal wieder Klammer zu. Ja, ob es nicht eine Frage ist des Verhandlungsgegenstandes zwischen, jetzt kommt die Witwe zum Rat und der Rat kriegt ja die 6 Pfund, sagt hier bitte die 6 Pfund oder so, meine ich. Ja. Also es könnte auch eine Lösung geben, trotz bestehender Juristik, trotz unvorhandener Verletzter vielleicht doch. Aber molto difficile. Ja, ich habe 2 Einwendungen bzw. 2 Anmerkungen. Und die erste geht in etwa auf die letzte Anmerkung von Herrn Spieß. Der sagt ja, vielleicht sollte man das Ganze auch durchaus ein bisschen ökonomisch sehen und da nur noch eine kleine Ergänzung dazu. Er hatte uns berichtet von Stadtverweis und Hauszerstörung. Es gibt also auch Fälle von Hauszerstörung, die als Urteil so gefällt wurden, aber nicht in die Tat umgesetzt wurden, sondern wo dann, nachdem der Delinquent die Stadt verlassen hat, das Haus verkauft wird oder für eine Weile offen gelassen wird und dann an denjenigen weitergegeben wird, der die gleiche Steuersumme aufbringen kann, wie derjenige, der Stadt verwiesen worden ist. Das ist also ein ganz klares ökonomisches Denken, was sich dahinter verbirgt, und das ist vielleicht auch ein weiterer Punkt, wo man stadtbürgerliche Veränderungen festmachen kann. Per tradurre questo in italiano, il professor Spies ci ha detto che c'è come giudizio la distruzione della casa. Il delinquente deve uscire dalla città e la sua casa è distrutta. Ma c'è anche la possibilità che si dice, bene, il delinquente deve uscire dalla città e la sua casa sarà distrutta, ma non si distrugge la casa, ma dopo un certo tempo la sua casa è vendita a altra persona o dopo un certo tempo si dà questa casa a una persona che è in grado di pagare la stessa tasse come ha pagato il delinquente. Das war mein erster Einwand. Und der zweite Einwand richtet sich so ein bisschen auch an die italienischen Kollegen als Frage und ist gleichzeitig ein wenig die Hintertreibung von von etwas, was wir hier immer gesagt haben, nämlich, dass wir deutsche Städte und oberitalienische Städte schlecht miteinander vergleichen können. Im Prinzip würde ich dem auf jeden Fall zustimmen, denn das haben wir ja auch zur Genüge hier erfahren. Professor Spies hat uns aber klar ausgeführt, dass wir mit dieser Idee des Stadtfriedensbereiches eine recht besondere Idee haben, wo sich auch die städtische Autonomie manifestiert. Meine Frage ist jetzt, und die zielt eigentlich mehr in den ideologischen als in den rechtsgeschichtlichen Bereich, ist es nicht möglich, dass sowohl in den deutschen Städten wie auch in den oberitalienischen Städten dieses Friedensprinzip an oberster städtischer Stelle steht? Und ich möchte da verweisen, auch nicht so sehr auf Rechtsquellen, sondern auf eine Quelle, die uns Professor Ascheri gestern gezeigt hat, nämlich das Bild von der Regierung in Siena. Wenn wir uns da mal das Bild erneut vor Augen führen, wir haben da die Regierung, wir haben die Stadt, wir haben die Tugenden. Die Tugend, die in der Mitte sitzt, beziehungsweise halb liegt, ist nämlich Pax, Frieden. Sie ist nicht verbunden durch irgendeine Kordel, sie liegt da auf hingegossen, übrigens auch die einzige Figur, die ein bisschen Bewegung hat, die steht nicht statisch, sondern die liegt hingegossen auf dieser Couch, beherrscht aber damit gleichzeitig das umliegende Geschehen. Das ist natürlich ein bisschen kunsthistorische Spekulation, trotzdem frage ich mich, ob man das nicht in irgendeiner Weise auch in politischer Realität umgesetzt finden kann. Und da müssen sicherlich die italienischen Kollegen eingreifen, korrigierend eingreifen oder eben auch den Gedanken aufnehmen. Per dirlo in italiano, io volevo dire che il professor Spies ci ha spiegato che questa idea della pace cittadina, la pace della città e la regione della città come una regione specifica, vuol dire una regione pacificata, è una cosa che forse manifesta l'autonomia della città. E io penso che forse questo è un punto di paragone fra città tedesche e città italiane. Così lasciamo un po' i fonti del diritto, i fonti giuridiche, lo so, ma forse è una forma per avvicinarci qui su questa ideologia della pace. E io volevo soltanto ricordare questi affreschi che il professor Ascheri ci ha mostrato ieri, l'affresco del governo da Siena, dove la figura della pace è la figura centrale. Tutte le altre figure sono figure statiche, soltanto la pace è la figura che è così un po' leggera sulla sua banca, ma lei guarda su tutto le cose che si può vedere, no? E dunque, questo è un po' di speculazione storica, ma forse è una idea sulla quale anche i colleghi italiani possono riferirsi o correggere questa mia idea. Forse è completamente falsa, non lo so, ma questa ideologia della pace forse è una idea per andare avanti in un paragone fra città tedesche e città italiane. Grazie. Haben Sie schönen Dank für die zwei schönen weiterführenden Hinweise. Mir selbst ist es mit der Pax gar nicht aufgefallen, ich war von der Kordel fasziniert, aber die zeigt ja, die Konkordanz wird gut, es könnte gut sich einfügen in das Bild des Stadtfriedens. Vielleicht darf ich was Rechtshistorisches bemerken zu dem Stadtfrieden. Der Stadtfriede, von dem sagt mal der Konrad, der Koblenz untersucht hat, ist das der Schlitten. Der Stadtfriede ist der Schlitten, auf den dann alles gepackt wird. Ja. Sowohl polizeirechtlich wie strafrechtlich. Der Schlitten, auf den alles gepackt wird, ist, glaube ich, ganz nett. Mit der Zeit differenziert sich der aus in Tatbestände, Polizei, wenn Sie wollen, rechtliche Tatbestände und strafrechtliche Tatbestände. Damit braucht man von Frieden ja nicht mehr zu reden. Jetzt ist er aufgegliedert, detailliert. Also der Schlitten, auf den das gepackt wird, das ganze Unternehmen, also Allgemeinheitsschutz, ist, glaube ich, ein ganz interessanter Gedanke von Konrad, ist ja auch Hermann Konrad. Und der zweite Punkt, eigentlich der erste, ich habe die Reihenfolge von hinten begonnen, ist die Hauszerstörung. Glaube ich, das passt sehr gut ins Bild. Die Hauszerstörung, da muss noch lange nicht zerstört werden. Entscheidend ist aber, dass der Kerl nicht mehr reinkommt. So, wenn man das jetzt so sieht, da sieht man einmal, ökonomisch gedacht, kann verkauft werden. Die Stadt, die bringt Na, also wirtschaftsgeschichtlich mal so groß gesehen, die bringt erstmal ist der Geldplatz, also die Geldwirtschaft, dass man mit Geld umgehen kann. Der Bauer braucht kein Geld. In der Stadt, da ist der Markt, in der Stadt entwickelt sich, da entwickelt sich die Idee des Umgehen können mit den neuen Finanzmitteln. Es passt ganz gut ins Bild und es gibt auch einen rechtlichen Gesichtspunkt dafür. Grundstücke in der Stadt sind knapp. Einmal zum anderen. Wer in die Stadt will als Bürger, braucht in der Frühzeit der Stadt ein Grundstück, ein Hausgrundstück. Und das muss er sich erwerben. Das heißt, was soll man das Haus zerstören? Es kann verkauft werden an jemand, der Mitglied der Konjuratio werden will. Und damit ist das Problem gelöst. Nur später, als es keine Grundstücke mehr gibt, dann wird er auch darüber hinweggeholfen. Zum Beispiel also gibt es Häuser, ein Haus, ja, wo ist es jetzt, gibt ein Haus, ich glaube ein Fritzler ist es auch. Meinen Sie, es ist Fritzlar? Da werden die Ehen getraut, die Fremden, ja, in einem Häuschen, die weisen sozusagen formal nach, dass sie ein Haus haben. Am nächsten Tag, ja, ist es wieder vorbei, da ziehen sie da wieder aus, die wohnen nur eine Nacht da drin. Also wird es noch formal aufrechterhalten, der Gedanke, dass man ein Grundstück, ein Hausgrundstück braucht in der Stadt, um Bürger zu werden, Eigenherd und Rauch haben. Also ja, auch ein guter Gesichtspunkt, glaube ich, für den Eintritt in die Konjuratio. Man hat ja ein Hausgrundstück anzubieten. Ist was wert für jemand, der eintreten will. Und eintreten wollen ja viele von ganz fremder Couleur. Und gestatten Sie noch einen Hinweis auf eine These, ich weiß gar nicht, ob ich sie so ausformuliert habe, die ich aber mit der Schriftlichkeit mal anreden wollte. Gerade diese verschiedene Couleur, jemand kommt von der Herrschaft A, B, C, D, die haben alle andere Rechtsvorstellungen, ja, von dem, was sie selbst an Recht in Händen haben. Deshalb ist es wichtig, es schriftlich zu machen. Ja. Gewohnheitsrecht geht gut, wenn alle gleich ticken, wenn alle gleiches Bewusstsein haben, gleich denken. Sobald einer kommt vom Bischof von Speyer, vom Bischof von Straßburg, vom Mainz und einer vom Reich und einer vom Pfalzgrafen, da gibt es Probleme, was gilt denn für uns? Und deshalb die Schriftlichkeit. Es ist ja nichts monokausal, aber es ist, glaube ich, ein Gedanke zu dem Notwendigkeit, was wir neulich einmal hatten, der Schriftlichkeit des Statutarrechts. Also haben Sie schön, dank Ihrer Hinweise sind sozusagen für mich so... Also Gold richtig, also so Balsam, das ist genau richtig. Das sind die Punkte. Korte, Kollege Spies ha accettato che Kollege Gleba ha detto Pax è il fondamento, prima e secondo questioni di denaro sono importanti in questo caso. Ich würde noch Folgendes vielleicht übersetzen, jetzt noch kurz beisteuern. Mir sind auch Fälle bekannt, in denen nicht das Haus zerstört wird, sondern das Vermögen eingezogen wird. Das gibt es auch. Haben wir noch verschiedene Wortmeldungen. Sie haben schon das Mikrofon, dann kommen Sie, Herr Kern. Bitte. Ja, ich habe drei Bemerkungen zu machen oder vielleicht zweieinhalb. Die erste geht nochmal in die Richtung dessen, was hier gesagt wurde, Totschlagsstrafe. Da wollte ich noch einen Aspekt beitragen, der mir aus dem frühen Freiburger Recht des 12. Jahrhunderts bekannt ist. Und zwar sind das mehr oder weniger ideelle Aspekte auch, die dabei zu berücksichtigen sind. Einmal ist im Freiburger Rechtskreis eine Klage im Totschlagfall nicht nur den Verwandten möglich, sondern es wird festgeschrieben, dass die Bürger untereinander für jeden ihrer Mitbürger auch Totschlagsklage halten können. Da wird also die Konjuratio der Stadtbürger sozusagen als eine Art Familie aufgefasst, was dazu führt, dass die Totschlagsklage, wenn ein Bürger, der Erschlagene ist, in der Regel vor den Herrn kommt, wenn sie vor den Herrn kommt, wird der Totschlag auch ausgesprochen, kann mit Geldstrafe geahndet werden. Es wird gleichzeitig von der Stadt das Haus zerstört. Und dann gibt es noch die Variante, dass der Täter geflohen ist, also für das Herrengericht nicht greifbar ist. In dem Fall wird eine ewige Stadtverbannung ausgesprochen. Es wird das Haus zerstört und wenn der Geflohene irgendwann zurückkommt in die Stadt, muss er dem Herrn ausgeliefert werden und es kommt dann eben der Prozess mit der Todesstrafe in Gang. Zur Hauszerstörung ist es allerdings so, was in den Diskussionen hier meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig berücksichtigt wird. Jemand, der jemanden erschlägt, hat ja in der Regel, wenn es ein Bürger ist, der ein Haus hat, auch eine Familie. Und in Freiburg geht dieses Haus nach einem, es wird zerstört, liegt ein Jahr lang da und geht dann nach einer Bußenzahlung an die Erben über. Also es wird nicht ein Haus, und so wird es ja in der Regel sein, dass der Stadtgemeinde irgendwie frei zur Verfügung steht, weil es ja unschuldige Familienmitglieder des Totschlägers in der Regel gibt, die darauf irgendwie ein Anrecht haben. Das ist die erste Bemerkung. Die zweite Bemerkung zielte auf Ihre Bemerkung, Herr Spies, oder auf Ihr Problem, die deutsche Stadtrechtskette, der Statutenkette, mit Hagenau beginnen zu müssen, weil das Problem Freiburg zu kompliziert ist. Meiner Meinung nach gibt es sehr wohl eine Freiburger Stadtrechtsurkunde von 1120. Es gab sicher eine Freiburger Stadtrechtsurkunde aus der Zeit vor 1152, weil von 1152 schon das erste Tochterrecht vorliegt. Und in dieser Stadtrechtsurkunde, das ist das dritte Problem, das Problem der Konjuratio, das Sie angesprochen haben, von dem Sie sprachen, dass eine Konjuratio in der Regel eine Vereinigung der Bürger gegen den Stadtherrn sei, wird ja auch von einer Konjuratio gesprochen, und zwar auffälligerweise von einer Konjuratio des Stadtherrn mit den Bürgern zusammen. Es wird da gesagt, dass der Gründer der Stadt Freiburg 1120, das ist der Herzog Konrad von Zähringen, überall her Kaufleute zusammenruft, und es heißt eben in der Urkunde Mercatoris Convocati quadam Conjurazione id Forum de Grevi incipere et excolere, also der Herzog selber verordnet sozusagen oder macht aus mit den herbeigerufenen Kaufleuten, sie sollten eine Conjuratio machen. In dieser Conjuratio werden verschiedene Rechte festgelegt, unter anderem, dass der Stadtherr nach dem Recht, nach den Decreta, die die Bürger finden werden, Stadtgericht halten wird. Und diese Conjuratio wird feierlich abgeschlossen durch einen Schwur zwischen Stadtherrn und Stadtbürger, in dem der Stadtherr 12 Ministeriale abordnet, die auf die Reliquien schwören, dass er in die in der Conjuratio getroffenen Vereinbarungen halten wird. Und er selbst gibt einigen ausgewählten Stadtbürgern sogar die Hand, um das noch einmal zu bekräftigen. Das also die Bemerkung Conjuratio, durchaus im Sinne eben nicht gegen den Stadtherrn, sondern mit dem Stadtherrn. Ja, und eine Frage zum Schluss. Sie sagten, es sei Ihnen lieber, wenn das Freiburger Stadtrecht später läge. Ich habe in Ihren Argumentationen nicht verstanden, warum das Ihrer Argumentation mir entgegenkommen würde, wenn es das Freiburger Recht von 1120 nicht gäbe. Questo caso di Freiburg, Stadtrecht di Freiburg, è un caso famoso in Germania, molto famoso, è un buffo che signorina dottor Blattmann ha scritto un nuovo lavoro di questo Freiburger Stadtrecht. Non ancora pubblicato, ma il collega Spies non so. Wenn Sie mich ausgerechnet in Italien über Freiburg kalt erwischen muss, dann bin ich überrascht. Ich will es mal probieren. Sehen Sie mich mal ganz auf der Seite von Herrn Distelkamp. Viel mehr habe ich auch nicht gelesen dazu. Also 1120 ist umstritten und Distelkamp sagt, er erörtert den Inhalt der ersten, also dieser Urkunde des Privilegs von 1120 und sagt, ich glaube Tennenbacher, Überlieferung und die andere, weiß ich nicht. Also das bringt man nicht unter für die frühe Zeit und das hat mich überzeugt, muss ich mal sagen. Ob das diplomatisch, ja ich versuche, ja versuchen wir erstmal, ja, ich antworte Ihnen gleich, also mal, lassen wir ein bisschen Zeit. Wir haben... Also der Schlesinger, und ich glaube, es wurde ja neuerdings wieder untersucht, also diplomatisch, was da richtig ist und falsch, das kann ich nicht sagen. Deshalb meine Vorsicht, mal abzuwarten. Andererseits, die Zähringer, die da genannt werden, warum sollen die nicht die ersten Stadtgründer sein? Und da man bislang das Datum ernst genommen hat, gelten die Zähringer als die Stadtgründer Deutschland. Bloß frage ich mich, aber nichts gegen Zähringer natürlich. Die haben, glaube ich, hier also in der Karte geht davor, ich glaube, 4 Städtchen haben sie. 4. Ja? Und sie sind ausgerechnet die ersten Stadtgründer. Das kann sein, aber wollen wir es mal erst nochmal abklopfen. Es überzeugt mich noch nicht auf Anhieb. Also wenn es inzwischen untersucht und ausgetragen ist, dass die Urkunde stimmt und Sie haben das selbst gemacht, dann wollen wir mal gucken, wollen es mal ernst nehmen, wollen sagen, es ist von 1120. Wenn es von 1120 ist, da darf ich auch mal wieder hinten beginnen. Da fällt die Konjuratio mit dem Hannesschön. Und das muss man ja auch sehen, auch in Speyer. Die vertreiben, Speyer hat zwar den Bischof vertrieben, 1292 bis dorthin, aber zumindest bis 1260 haben die Bürger sich entwickelt in Konsens zum Herrn. Das muss nicht immer Gegnerschaft sein. Nur muss man sehen, und das wollte ich sagen, dass ein Stück des herrschaftlichen Rechtes ist, das die Bürger haben, also anders ausgedrückt, ein Herr, der jetzt 500 Leute hat als Hörige, ja, die hat er in jedem Fall, da hat er mehr Rechte, als wenn er 500 Leute hat, die seine Stadt bilden. Das ist doch sicherlich richtig. Also mehr wollte ich ja gar nicht sagen, dass es auf seine Kosten geht. Ich wollte nicht sagen, es muss immer im Kampf geschehen. Also, ja, das ist Konjuratio mit dem Herrn, alles für möglich. Verdächtig ist aber dabei, bei der letzten Urkunde, die 12 Ministerialen, die möchte ich gerne mal unterbringen in der Stadt. Wie gesagt, ich kenne, wenn Sie es untersucht haben, ich kenne den neuesten Forschungsstand nicht. Ministeriale, ja, sind also, wenn Sie wollen, Niederadel. Die wollen wir mal sehen, was tun die denn in der Stadt? 12 Ministeriale des Herrn in der Stadt? Hochverdächtig. Ministeriale, ja, verstehen Sie, im Sinne der Konjuratio, sind die Mitglieder, sind die Bürger der Ministeriale? Wo kommen die denn her? Also, wer ist das denn? Das sind die exempt. Das würde mich ja mal interessieren. Wenn 12 Ministeriale des Herrn in der Stadt leben, was haben die für Aufgaben? Ja, was machen die denn da? Also sind die Mitglieder der Konjuratio, dann, wenn der, das würde dafür sprechen, wenn man zum Beispiel sieht, wenn man den Bezug nimmt, den ich eingangs oder auch mal erwähnt habe, der Stadt zur Burg. Dort meine ich, könnte man, oder muss ich, ja, mal weitersuchen, die Burgfrieden. Ja, die sind auch Gleichberechtigte, aber ganz anders Gestellte. Deshalb die Ministerien, wenn der Herr dabei ist, es wird dafür sprechen, ist eine ganz andere Konstruktion. Es kann sein, aber die Ministeriale fallen mal auf. Da muss was, das muss, könnte möglicherweise was anderes sein. Anders, meine Vorsicht, zweiten Punkt, Freiburg gegenüber, Statutarrecht, das ist 1152 und vorher verliehen, erstes Tochterrecht, halte ich auch alles das gut. Aber merkwürdige Sachen sind da drin. Die Kaufleute, die bekommen Kölner Recht. Das bringt man zunächst mal gar nicht unter. Also es gibt da bei der Urkunde für mich, gibt es einfach zu der Vorsicht, die Dieselkamp da hat, also eine Vorsicht, die ist auch von mir her so begründet, er sagt, das sind so viele Merkwürdigkeiten drin. Kölner Recht für die Kaufleute, also speziell eine Übertragung von Recht bezüglich eines bestimmten Rechtsteils, der Mercatoris von Köln. Ich weiß noch nicht, wie man das aufzulösen hat. Und zum ersten Punkt, das ist natürlich schön, was Sie sagen, dass die Hauszerstörung da so vor sich geht, dass das Haus auch nicht zerstört wird. Das ist ganz im Sinne also Vorrednerin und so ganz. Und dass das Haus gehalten wird für die Erben, denn das können die dafür. Der alleine Gesichtspunkt kann das nicht sein bei der Hauszerstörung, denn für dich ja, also ist, kann überzeugend sein, denn entscheidend ist ja, dass er, ja, dass der Täter nicht mehr unter der Gemeinde ist. Man muss ja nicht, das kommt darauf an, wie man es versteht, aber jedenfalls von der Religion her und für mich eingebettet in die Religion als wir heute, da ist die Auffassung des Verzeihens und das ist ja alles in Ordnung. Also nicht bis ins siebte Glied, sehen Sie, also ich bin ja nicht Judenfriedhof von Bitburg, ne, aber in Angriff, nee, nein, ich meine nur, das halte ich also ohne weiteres für möglich, das ist ein schönes Beispiel, wie es eben eine Variante dazu. Ja? Das Haus wird nicht zerstört, aber nach einer gewissen Wartezeit bekommen es die Erben. Ich meine, das ist Freiburg guckt sich dann schön ein. Also mit Freiburg muss ich entschuldigen, meine Skepsis. Troppo difficile di tradurre. Summary: Freiburg è un caso speciale. Dr. Kern, bitte. Dr. Kern, bitte. Ja, ich möchte zum einen nochmal auf diese strafrechtliche Frage zurückgehen, Verschiedenheit der Verfahrensarten und einen in der Literatur entwickelten ja, ein Lösungsmodell vortragen, das hier vielleicht auch zutrifft. Es geht allerdings von den Strafen aus, nicht von den unterschiedlichen Verfahrensarten. Und das hat einen fremdenrechtlichen Aspekt, der in der ersten Antwort von Herrn Spieß schon etwas anklang, ob nämlich nicht das Statutarrecht für die Bürger gilt und das Herrschaftsrecht für die Fremden. Das ist zugegebenermaßen für Dinge wie den Ehebruch, den Sie dargestellt haben, oder für den Diebstahl überzeugender als gerade für den Totschlag. Aber auch das wäre ja eine gewisse Begründung. Und alle diese sozialen Aspekte oder wirtschaftspolitischen Aspekte, die wir dazugehört haben, würden unter dieses Modell passen. Denn eine Strafe, eine Stadtverweisung ist für einen Bürger eine harte Strafe. Das ist für einen Landfremden, für einen Vagabondi ist das überhaupt keine Strafe. Eine Geldbuße desgleichen. Also das wäre ein Lösungsmodell, das man sich in dem Zusammenhang überlegen könnte. Meine andere Frage oder Zweifel geht auf die einleitenden Thesen, und zwar These 1 und 2. Das heißt 1, die Stadt bildet einen Sonderrechtsbereich. Da wäre meine Frage, inwieweit, und wenn ich Ihre Antwort darauf also gleich mitliefere, im Wesentlichen verfassungsrechtlich bestimmt. Das materielle Recht, soweit es Zivilrecht ist, oder auch das Verfahrensrecht, haben Sie da nicht so gerne herangezogen, und auch bei der zweiten Hypothese haben Sie das etwas in Zweifel gezogen. Jetzt kommt aber das Merkwürdige, dass die zweite These lautet die Aushöhlung des Stadtrechts durch das Landrecht, und da bringen wir ein Beispiel, das nun im Wesentlichen materiellrechtlich geprägt ist, nämlich Wimpfen übernimmt 1782 als Stadtrecht das hohenlohische Landrecht, was für die These zu sprechen scheint. Wenn man sich allerdings die Entwicklung etwas genauer anguckt, habe ich Zweifel, und zwar dahingehend, Wimpfen und Hohenlohe sind sehr dicht benachbart. Beide gehören zum fränkischen Rechtsbereich. Wimpfen war Oberhof für hohenlohische Ortschaften, sodass der Unterschied zwischen Hohenlohe und Wimpfen gar nicht so groß ist. Dass man also sagen kann, das hohenlohische Landrecht ist wohl aus dem Beginn des 18. Jahrhunderts, wenn ich das recht in Erinnerung habe, ist eine Fortentwicklung des Wimpfener Rechts, und das Wimpfener Stadtrecht ist wieder eine Übernahme des hohenlohischen Landrechts, sodass es im Grunde genommen ein reines Stufenverhältnis ist. Das sieht zwar formal schlimm aus, eine Stadt übernimmt ein Landrecht, aber inhaltlich ist das entschieden nicht so schlimm, also wenn man das mal als eine schlimme Entwicklung ansieht, sondern inhaltlich entwickelt ist es eigentlich eine logische oder eine recht folgerichtige Weiterentwicklung. Die formalen Aspekte überdecken da ein bisschen den Inhalt, der nämlich recht große Gemeinsamkeiten aufweist, um das mal so zu sagen. Das wären die Dinge. Praticamente forse ho capito qualcosa. E cioè la domanda è in primo luogo per quello che riguarda sempre la pena di morte e il diritto e il diverso comportamento dei due diritti, di quello statutario e quello signorile, e si chiede se per caso non si possa fare l'ipotesi, se non ho capito male, che il diritto statutario della città, insomma lo statuto cittadino, valga per i cittadini, mentre quello signorile valga per gli stranieri, insomma. Ecco, questo è il problema. L'altro problema è quello delle tesi, che è stato affrontato anche nelle tesi iniziali, cioè del diritto cittadino come ambito particolare del diritto, come isola di diritto. Il riferimento è al diritto processuale, al diritto civile, che è dentro il diritto cittadino, però è stato osservato che quando il relatore ha parlato di una uguaglianza fra diritto cittadino e diritto territoriale, ha fatto un esempio che non apparteneva però a questo campo del diritto materiale, cioè del diritto processuale e civile. Ecco, io ho capito solo questo. E quindi si chiedeva la ragione, insomma, del perché si parlasse allora di uguaglianza fra Stadtrecht e Landrecht, mentre il diritto regolato era diverso. Credo di aver capito così. È così? Erste, also an der These 2, These 2, und sagen, warum verfassungsrechtlich, das habe ich nicht ganz im Verfassungsrecht kapiert. Nein, Sie haben ausgeführt, warum die Stadt einen Sonderrechtsbereich bildet im Verhältnis zum Land, und haben die Beispiele, die Sie da gebracht haben, waren im Wesentlichen also modern gesprochen verfassungsrechtliche Beispiele. Dann haben Sie das begründet mit der These 2 und sind da plötzlich auf das materielle Zivilrecht gesprungen, denn das enthält im Wesentlichen das hohenlohische Landrecht. Also mit dem hohenlohischen Landrecht, das meines Wissens enthält es also, da ist mal Folgendes zu sagen. Kauf ist Kauf, ist keine Frage. Ob das ein hohenlohisch ist oder ein Münchnerrecht, was soll man dafür machen? Das geht Ware gegen Geld. Das ist, wenn Sie das so sehen, ist natürlich das ja lächerlich. Was ganz überraschend ist, dass eine Stadt zur Weiterbildung ihres Rechts Landrecht übernimmt. Ja? Also schlimm ist es auch nicht. Also ich sehe das nicht schlimm. Unsere Entwicklung zur Gleichheit aller sehe ich auch nicht für schlimm, sondern gut an. Also Herr Kern, schlimm ist es nicht. Ist gut. Ja? Also das ist überraschend, dass eine Stadt zur Weiterbildung ihres Rechts altes Landrecht übernimmt. Das ist überraschend. Und da drin steht nicht nur, natürlich, was im Landrecht so steht, da steht natürlich viel materielles Recht und es ist nichts Verfahrensrecht, das stimmt schon alles, was Sie sagen, das ist schon richtig. Aber die geschlossene Landrechtsordnung wird da übernommen, ja, von einer Stadt zur Weiterbildung ihres Rechts. Das kann doch nur heißen, die Stadt hat keinen Sonder, die Stadt ist im Land gleich. Ja, das passt. Es passt wahrscheinlich, ob es deshalb passt, weil eigene Hohenleute, das möchte ich, weiß ich noch nicht mal, ob es Hohenleute Dörfer sind, die ihr Recht holen in Wimpfen. Wimpfen ist Oberhof, keine Frage, stimmt. Aber ob ins Hohenlohe so der Bezug besteht, weiß ich noch nicht mal. Es ist ein geschlossenes, hohenlohes Landrecht und wenn, dann geht vielleicht ein oder andere Stadt dort zu Haupte, aber nicht das ganze Hohenlohe. Das könnte auf keinen Fall sein. Also, das halte ich nicht für möglich. Also, schlimm finde ich nicht. Verfassungsrecht ist aber auch drin, bestimmt im Landrecht. Ist nicht mal so wenig. Das ganze umfangreiche Landrechtsordnung. Überraschend, dass eine Stadt für mich Landrecht übernimmt. Und dabei möchte ich auch bleiben. Das ist also gar nicht auch das, was ich auch bekannt habe. Das ist immer noch für überraschend. Zu Punkt 1. Bei dem Strafdelikt, bei der Kriminaldelikt, hört sich gut an, was ich sagen. Der Fremde, der Bürger, das könnte auch sein. Aber darf ich mal Folgendes anziehen? Vieles kenne ich ja auch aus dem Bereich, den ich nicht vorgetragen habe, des Polizeirechts. Wenn dort jetzt jemand Gemüse von mir aus Gemüse stiehlt, und der ist ein Fremder, ja, da könnte man jetzt sagen, der darf laufen, denn das Satzungsrecht ist ja rein personalbezogenes Recht. Es kann ja nur gelten für die Teilnehmer der Satzung. Die uns im Nachbardorf ist kein Teilnehmer der Satzung, also darf ich die Satzung, so und so Geldbuße, nicht anwenden. So, jetzt dürfen wir davon ausgehen, auch der mittelalterliche Mensch, gerade der mittelalterliche Mensch, ist überhaupt nicht blauäugig. Das heißt, es muss recht blauäugig. Blau. Verstehen Sie? Ja, also gut, ich kann Sie übersetzen, entschuldigen Sie. Also, wir müssen weiterführen. Es wird ein Weg gefunden, den zu bekommen, und zwar so. Man zwingt ihn unter die Satzung mit folgendem. Mittel ist die Urfehde. Die Rostocker Urfehde von Ebel, also Ebel ist ja nicht da, also hat ja Vielfältiges beigetragen, sieht dies nicht. Also es ist durchaus nicht alles Ebel, sondern auch eine Weiterbildung. Und zwar müssen die Urfehde schwören, das heißt folgendes, im Nachhinein der Fremde. Er wird satzungsmäßig behandelt. Bevor er behandelt wird satzungsmäßig, wird er vereidigt auf die Stadtrechte. Spätestens, wenn er dort in der Stadt ist, nicht früher rausgelassen, bis er die Urfehde geschworen hat. Ja, er muss also sich unterwerfen dem Satzungsrecht. Und dann, ja, und wenn es am Anfang versäumt wird, wird es nachgeholt. Sonst ist tatsächlich dieser Personalbezug entscheidend dafür, dass er nicht runterfällt. Also der wird hergestellt, künstlich oder durch Zwang hergestellt. Der muss sich dem fügen. Die tun es nicht anders. Also, die lassen den nicht laufen mit dem Formalargument. Ja, du hast ja nicht beschworen, sondern die sagen, beschwör's bitte, dann wirst du bestraft. Oder du wirst so behandelt. Und das meine ich, ist übertragbar, auch auf dieses dann Totschlagsdelikt, denn das ist ein Teil des satzungsrechtlichen Denkens, wobei noch hinzukommt für mich, dass dieses personalrechtliche Beziehen auf den Menschen umschlägt. Also man kennt es ja mit dem Territorialisierungsprozess, umschlägt auf die Fläche. Urfehde. Luis ha detto che stranieri, anche stranieri, sono coniato nella città, ma non sono cittadini. Come punire queste persone che non sono cittadini, come cittadini con gli statuti. E soluzione queste persone straniere devono fare un giuramento che vogliono vivere secondo gli statuti. Poi sono puniti secondo gli statuti e jetzt kommt eigentlich die Idee. Questo giuramento è un giuramento che queste persone non devono mai ritornare. Capito? Che non devono mai ritornare alla città. Alcune cose forse sono state dette. Alcuni esempi che sono stati fatti hanno posto il problema non soltanto della concorrenza di diritti diversi, ma della concorrenza di tribunali diversi, no? Si può andare da un tribunale oppure da un altro tribunale. Ecco, questo io non capisco bene. Anche pensando alla situazione francese, io ho in mente quel libro di Bernard Guenet, Tribunaux et gens de justice au Moyen Âge, l'impressione è che in sostanza la possibilità fosse molto ampia di ricorrere, direi, a un gran numero di tribunali, cioè c'erano varie possibilità di scelta di un tribunale, no? Per esempio anche il tribunale vescovile, no? Quando il vescovo non è Stadtherr, no? Anche quando il vescovo non è signore della città. Esiste un il libro di Lucien Febvre sulla Freigrafschaft Franca Contea, no? Freigrafschaft Burgund, no? Il tribunale vescovile giudica su debiti privati, no? Di persone private. Allora, come si risolve il problema? Credo non in punto di diritto quale sia il tribunale più giusto, più diciamo adatto a quel caso, ma il tribunale che è in grado di fare applicare la sua sentenza. Cioè il problema si sposta alla capacità del tribunale di fare applicare una sentenza. Non so se mi sono spiegato, ma forse no. Ecco, poi volevo brevemente rispondere a due domande della dottoressa Gleba, cioè sul concetto di città come isola di pace, no? Ecco, io credo che questo concetto nella storiografia italiana sia molto poco diffuso, Ricordo un seminario del professor Elze a Pisa in cui ha cercato di spiegare questo concetto, ma anche specialisti dell'undicesimo secolo lo trovavano estraneo, diciamo, alla situazione italiana. Per quale motivo, secondo me? Perché la città è non soltanto un'isola di pace, cioè ha una barriera che la protegge da violenze esterne, ma molto presto all'interno della città nasce un'autorità che è in grado di esercitare un proprio diritto efficace, non è soltanto una protezione negativa dall'esterno, ma diventa molto presto l'esercizio positivo di un'autorità. E allora in questo caso già molto presto il concetto di isola di pace perde di efficacia, che è sostituito da un altro concetto più forte, cioè di autorità del comune. L'altro punto, gli affreschi del buon governo, io li metterei in relazione più che a questa idea di pace, a una situazione come quella, per esempio, delle città tedesche del 300 e del 400, queste liti fra gilde e patriziato, no? O fra città e città, in cui l'evocazione della pace ha più un significato, diciamo, di manifesto ideologico che un richiamo giuridico preciso. Das waren drei Punkte. Jetzt die Frage, mal kurz übersetzen. Den ersten, Frau Dittis, den... Es geht um das Problem der Konkurrenz, nicht nur der verschiedenen Gesetzgebung, sondern auch der verschiedenen Gerichtshofen, Instanz. Ja? Professor Chitolini hat einen Vergleich mit dem französischen Lage versucht, in Bezug auf die Forschungen der Lucien Febvre sopra la Franca Contea über die ein Vergleich mit den Forschungen den Gené, ma io non lo conosco. Herr Chitolini nimmt die Möglichkeit an, dass gab es viele Möglichkeiten für die Untertanen, ich weiß es nicht, die für die verschiedenen eine oder anderen Gerichte zu wählen. Und vielleicht die Lösung könnte sein, dass man den Gericht wählt, der die Urteile anwenden kann. Durchsetzen kann. Und zweitens an Frau Dr. Grebe, das Problem der Stadt als Friedensinsel. Diese Fragestellung ist nicht genug gewusst in der italienischen Lage, bei der Forschungslage, bei der historischen Entwicklung, auch weil die italienische Stadt kennt wirklich sehr früh eine positive Ausübung des Obrigkeit, der Obrigkeit. Und in Bezug auf das, gli affreschi del buon governo, Herr Chitolini nimmt, dass die Lage ist vergleichbar mit den deutschen Städten des 14. Jahrhunderts. Und er nimmt ab, dass diese Affreschi del Buon Governo vielleicht mehr eine ideologische ein ideologisches Programm sein. Wenn ich einfach im Falle der Fresken von Siena noch hinzufügen darf, dass die chinesischen Fresken eben tatsächlich auch einen ganz aktuellen politischen Bezug haben und immer im Zusammenhang gesehen werden müssen. Das ist wie bei einer historischen Quelle. Man darf nicht eine einzelne Figur herauslösen und betrachten, sondern muss eben sehen, dass dort das gute Regiment dem schlechten gegenübergestellt wird. Und natürlich auch der Pax als Figur, als Allegorie eine Funktion innerhalb des gesamten Programms einnimmt, aber es ist nur eine unter vielen. Genauso wie die Tugenden insgesamt. Also es ist ein ganz komplexes Programm, das sich auch nicht in 5 Minuten erklären lässt. Herr Chitolini, haben Sie schön, danke. Zu der ersten Frage mit der Gerichtskompetenzkonferenz. Klar, das ist die Frage der Rechtsanwendung, die ich ja so nicht lösen kann. Natürlich, dass die Rechtscharaktere verschieden sind, das stört nicht weiter, das ist in Ordnung. Zum Spruch, zum Schwur, zum Problemfall, zur Kollision kommt es, wenn jetzt Gericht tätig wird. Welches Gericht wird tätig? Also es ist allein, in Wahrheit ist es allein eine Frage, die Konkurrenzfrage, allein eine Frage der Gerichtskonkurrenz, also Tribunale. Also da stimme ich Ihnen voll zu. Leider bin ich ja nicht in der Lage, das zu lösen. Aber es ist sehr interessant, was Sie sagen, dass man wählen kann. Allerdings meine ich, dass der Bürger, ich kenne nicht die französische, die man glaube ich auf Burgund bezogen, Burgund, ja. Ich weiß nur nicht, welche Verfahren, man müsste damals sehen, Bürger, rechtlich, privatrechtliche Streitigkeiten, Zivilrecht oder Strafrecht. Also wenn wir hier als Beispiel beim Totschlag nehmen, kommen wir doch auf die strafrechtliche Ebene, dass dann der Bürger als Täter wählen kann, wie er sich behandeln lassen möchte, halte ich auf dem Bereich für ausgeschlossen. Ganz anders wäre es, wenn es also um Durchsetzen von irgendwelchen Rechtsansprüchen geht. Und ein Gesichtspunkt vielleicht noch, der den Bürger doch auch einengt, nehmen Sie mal an, er hätte eine zivilrechtliche Streitigkeit gegen jemand in einem, der woanders sitzt, auch dann gilt grundsätzlich die ausschließliche Gerichtskompetenz seines Stadtgerichts. Also das Stadtgericht, dann als Merkmal der Stadt und die Kompetenz, ist eine ausschließliche in dem Sinne Gerichtszwang. Ja. Also wenn jemand von dem Bürger umgekehrt was will, muss er auch vor dieses Stadtgericht. Also so, er kann, ich meine die Wahl, die ist da zivilrechtlich sogar eingeschränkt, strafrechtlich halte ich die Wahl eigentlich nicht für möglich, dass der Täter wählen kann, vor welches Gericht er gezogen werden möchte. Wäre ja hier auch keine Frage, wie wir ihm das Einungsgericht anders, möglicherweise muss er das Leben lassen. Aber es ist insgesamt diese Konkurrenz, Gerichtskonkurrenz, keine Frage. Also sicher, richtig, ich kann es auch nicht lösen. Also, schön lange, ich kann nur, Sie haben den Finger genau auf der Wunde. Das ist keine Frage, also ich kann es nicht lösen. Sonst nur zu Herrn Dr. Kern noch sagen wollen, also dieses Konzept, Statuten für die Bürger, Gericht und Recht für Fremde, das hat auch viel für sich. Ganz falsch ist es auf keinen Fall, insofern als in der Tat für den Fremden immer das normale Gerichtsverfahren gelten muss, normales Recht und für Ehebruch, Totschlag und so weiter, auch Diebstahl, Todesstrafe. Die Frage ist nur, ist es wirklich so, dass Bürger immer von diesen Folgen ausgenommen sind? Und da habe ich dann doch wieder Zweifel. Also sehr, sehr oft sind sie es, das ist sicher. Aber ich weiß es nicht. Bei qualifizierten Totschlagsdelikten kann ich mir nicht vorstellen, dass man sich damit zufrieden gibt, den Bürger, den Totschläger aus der Stadt zu schicken. Nicht, also Mordfälle, das ist dann wieder zu sauber unterschieden, nicht, das glaube ich. Bürger. Ja. Da kann ich noch ein Sätzchen mal sagen, ganz anders zu dem Freiburger-Thema, was Distelkamp hat, und deswegen jetzt noch einfällt, das mich eigentlich überzeugt hat. Distelkamp hat die einzelnen Rechtssätze untersucht, ich habe jetzt nicht parat, was alle drin steht, und kommt zu folgendem Ergebnis. Der Tod der Zähringer, der veranlasst die Freiburger, jetzt ihre Regeln festzuhalten. Ich weiß nicht genau, wann der anzusetzen ist, aber so 1218. Und er datiert, also meint, diese Regeln seien 1220, also 100 Jahre später aufgezeichnet. Und im Einzelnen untersucht er an den Regeln, dass sie zeitlich, viele davon jedenfalls, zeitlich aus dem Rahmen fielen, würde man sie 1120 also ernst nehmen, als ansetzen. Also weiß ich noch, also Tod der Zähringer, der Stadtherr ist weg. Und dann später hat ja auch Freiburg seine Probleme, kommt dann, glaube ich, also Ende des 14. Jahrhunderts an Österreich. Also ich meine nur nochmal einen Nachtrag zur Freiburger Konfrontation. Questione mi dispiace, ma questa discussione di Freiburg è non possibile per noi. Abbiamo una specialista e forse signorina Blattmann può faccio un rapporto domani. Ma es ist so schwierig, wenn wir darüber die Einzelheiten. Die Teilnehmer wissen gar nicht die einzelnen Elemente. Nein, ich bestehe da nicht drauf, ne, ist klar. Das ist keine Frage. Ja. Weitere Wortmeldungen? Solo ecco, una parziale risposta alla domanda della dottoressa Greber sulla questione della pace, però per un periodo successivo a quello da lei considerato e a quello considerato oggi pomeriggio. C'è un periodo diciamo della seconda metà del 400 sostanzialmente, sempre per la situazione che conosco io a Bologna. Non è una situazione così rigidamente regolata, però in una situazione in cui le guerre civili fra fazioni di cittadini sono durate per circa una sessantina d'anni con esiti assolutamente disastrosi da tutti i punti di vista per il governo cittadino, per la città, per la sua economia, il richiamo nella normativa, nella legislazione, sia quella statutaria della metà del 400, sia le provisioni anche della seconda metà del secolo emanate sia dai cardinali legati che dal governo, hanno un fortissimo richiamo alla questione della pace, proprio perché la città Bologna era stata attraversata da 60 anni di lotte civili. Allora il richiamo nella normativa appunto sia statutaria che delle provisiones a questo problema della pace è molto forte in vari sensi, nel senso che diciamo la magistratura legittimata a fare le leggi è legittimata in quanto possa mantenere la pace. E lo può fare solo per questo motivo. D'altra parte c'è un corrispettivo non a livello di raffigurazioni artistiche, ma nella letteratura contemporanea. Nella letteratura del secondo Quattrocento bolognese è molto presente questo tema della pace e della pacificazione, estremamente presente in molti, moltissimi autori. Questo solo per, ecco, è un tema, certamente non è l'isola di pace, però il tema della pace in un periodo in cui appunto ovunque, ma insomma in questa situazione in modo particolare, le lotte civili sono state veramente distruttive a tutti i livelli, la pace legittimante dell'autorità cittadina da una parte, in generale, cioè del fatto che un nuovo ceto vada al governo, ed è legittimante la capacità di legiferare di questo ceto. Eigentlich nur für machen jetzt gleich Schluss. Aber im Anschluss an Ihre letzte Intervention, Frau Benediktis, wollte ich Herrn Spieß auch noch Folgendes fragen. Sie haben in der Tat ja nun Probleme des Hochmittelalters behandelt, des 13. Jahrhunderts. Können Sie vielleicht abschließend noch ein Wort, sagen wir, zum 14. oder 15. Jahrhundert sagen? Welches ist der Weg, auf dem die städtische Autonomie im Südwesten Deutschlands wieder eingeschränkt wird? Also wo geht das verloren? Ist das also auch dieser übliche Weg über die Landes- und Polizeiordnungen, oder kann man dazu etwas sagen? Come è finito l'autonomia della città di questa regione in 400? Janssen hat es heute Morgen für meine Begriffe sehr gut dargestellt, indem er davon sprach, dass die Territorialisierung zunimmt, in gleichem Maße etwa, so darf ich es mal ausdrücken, wie der Landesherr, der ja Stadtherr ist, wie der Landesherr, der Stadtherr an politischem Gewicht zunimmt, tritt die Autonomie der Städte zurück. Also, wie soll ich das mal ausdrücken? Die Stadt wird im Laufe der Entwicklung eine zu kleine Einheit gegenüber dem Territorium, um sich durchzusetzen. Und die Städte, die verlieren zunächst tatsächlich wirtschaftlich, von mir aus auch natürlich, an Gewicht, das sich dann rechtlich niederschlägt. Also die Stadtentwicklung, die geht einfach, so ein bisschen salopp gesagt, bei einer zuzuhörenden Einheit. Ja. Also das Territorium wird das Territorium wird wichtiger. Die Städte, diese Fülle, gucken Sie mal, das kleine, das Kärtchen ist doch Baden-Württemberg. Es wimmelt von Städtchen. Herr Janssen mit dem Niederrhein, also ich möchte auch den Niederrhein nicht schmälern, aber die niederrheinischen Städte, die könnten wir vielleicht hat man mal eins gehört, ja, die Vielfalt ist da gab an Satzungskompetenz, ist einfach für die Lebensfähigkeit in der Zukunft, ist es einfach eine zu geringe faktische Basis. Also die Substanz, so würde ich es mal sehen. Ja, der Entwicklungssucht, ohne dass die Entwicklung, das kam neulich mal zur Sprache, jetzt von jemandem gesteuert wird, ja, so wie der Geschichte, die wird ja nicht so, also nach meiner Meinung, nicht so gesteuert, das ist Entwicklung, das ist Genesen. Und die Städteblüte, von mir aus die frühen Ansätze und dann im 14. Jahrhundert, die ist dann einfach, also im 15. Jahrhundert, die großen Kämpfe schon, ja, da streiten Bürger und Rat und die müssen zum Herrn und da gibt es also zig Verträge für eine Stadt, das ist alles ein Verlust der Substanz der Stadt. Also, mal anders gesehen, Wimpen als Reichsstadt. Bis im 18. Jahrhundert, oder jetzt, wo sie Landrecht übernehmen, die sind für sich nicht mehr, die sind für sich als autonomer Rechtsbereich nicht mehr lebensfähig. Ja. Das ist der Zug zur höheren Einheit. Braucht eine höhere Städtebünde, wenn es eine Möglichkeit gibt. Aber das Territorium eben, wo sie eingebettet sind, dieses Naheliegende. Und das Territorium, wenn ich das mal weiterfügen darf, ohne also jetzt zu weit zu greifen, auch das Territorium unterliegt diesem Prozess. Auch die Territorien sind irgendwann zu viele. Also die Kurpfalz, die Säkularisierung kann ich davon nicht reden. Also als die Kurpfalz am Ende sich auflöst, am Untergang des Alten Reiches, da gibt es auf dem Gebiete der heutige Pfalz, das haben Durchmesser von 40 Kilometer, so, ja, 244 Herrschaften. Unmöglich. Ja. Also die Territorien sterben auch. Und wenn Sie das auch sehen, die Territorien, wenn man mal etwas unerlaubt, aber ich meine mal als Begründung für das Zurückgehen des Gewichts der Städte, die Territorien als Länder bezeichnet, sehen Sie heute auch, also gut, DDR ist mal nicht mitgerechnet bei uns, also gibt es 11 Länder, ja, von doch Territorien, die 1871, das sind es also, ne, das sind es doch noch viel mehr. Und jetzt werden wir es in weiterer Schritt mit Europa doch ähnlich erleben. Für mich ist das, Hans Hirsch hat es mal beschrieben, der Zug, der Auftrieb von unten nach oben, oder anders gesehen, der die höhere Einheit setzt sich durch. Ja. Die Vielfalt, die kleine Vielfalt, die ist irgendwann mal in der Entwicklung, ist sie einfach nicht mehr lebensfähig. Ja, der Markt in der Stadt, der ist doch dann, mal grob gesagt, uninteressant, wenn man also mit dem Auto da 100 Kilometer fahren kann oder 50. Was braucht man denn dann aus so einem kleinen einheitsfähigen Markt? Einer genügt schon vollkommen genug. Die Entwicklung ist einfach so, die Entwicklung. Und die Autonomie, das führt eben dann auch zu rechtlichen Einschränkungen. Ja. Können Sie das einfach übersetzen? Also eine Generalthese zu unserem Seminarthema ist dies. Tendenz. Ich glaube, das ist, sind jetzt seit einiger Zeit, glaube ich, keine Wortmeldungen mehr. Übersehe ich jemanden? Nein. Dann ist das, glaube ich, ein ganz gutes Schlusswort und damit sollten wir heute ein Ende machen und morgen noch einmal um 9. Domani mattina alle 9 Uhr.